Von draus vom Walde komme ich her und muss euch sagen, es weltraumaft sehr. Guten Abend oder Nachmittag, wie spät es auch immer bei euch ist. Ho, Ho Chi Minh. Oder nee, das war was anderes. Frohe Weihnachten. Ich höre nichts bisher. Ist dein Ton gemutet? Ah, doch, nee, jetzt höre ich uns. Ist in Ordnung. Funktioniert. Sehr schön. Jetzt werden wieder alle paranoid hier. Ja, wenn das erstmal passiert ist vor ein paar Tagen, dann. Eddie Blake im Chat, du hast die Streams vom Wochenende noch nicht mal gesehen. Ja, hast ja jetzt Zeit. Erster Feiertag, zweiter Feiertag, kennt man ja. Hallo Kinder. Und der Erik ist Ach auch da. komm, der Sehr schön. Egel. Sorry, dass ich zu spät bin. Frau war länger unterwegs beim Joggen. Nur wir haben vor Sekunden angefangen. Du bist eigentlich praktisch nicht zu spät. Ah, sehr gut. Rentier. Genau, ich dachte, wir erklären euch mal, was ein Rentier ist. Das heißt ja immer, dass das irgendwas mit Weihnachten zu tun hat. Und Rentierperson, also. Die haben auch ein Recht drauf, als eigenständige, vollständige Personen wahrgenommen zu werden. Nicht, dass ihr die Rentiere unsichtbar macht. auf jeden Fall, also und auch nicht Othering, also. Tja, das ist das Zeichen eines wahren Geldadels, ne? Dass man von seinen Zinsen leben kann. Tantiem. Ja, und Dividenden, stille Beteiligung. Und so ist es dann auch mit der roten Nase wahrscheinlich passiert. Da hat der dann so lange von seinen Einkünften gelebt und Wein getrunken und Baguette gegessen und noch mehr Wein getrunken, dass er am Ende eine ganz rote Nase hatte. Ja, guck mal, nach im mittelalterlichen Frankreich bis zur Revolution gehörte das Rentierbürgertum zu einer kleinen Oberschicht. Tief gefallen, würde ich sagen. Damals Oberschicht, heute müssen sie den Schlitten ziehen. Ja, und eine ähnliche Bedeutung wie Rentier hat Privatier. Ah, das Privatier, wie sieht das wohl aus? Privatier, Wie eine riesige Krake vielleicht. das ist antisemitisch. Antisemitisch. Ein Rentier ist Hätte eine ich eher an Goldman Person. Sachs gedacht, aber gut. Ein Rentier ist eine Person, die von regelmäßigen Zahlungen aus in Aktien oder Anleihen angelegtem Kapital, der Vermietung von Immobilien oder Verpachtung von Land lebt. Die heute nur noch selten gebrauchte Bezeichnung Rentier ähnelt inhaltlich und sprachlich dem Rentner, wobei letzterer jedoch den Großteil seines Einkommens nicht überwiegend oder ganz aus Privateinkünften bezieht, sondern in der Regel nach deutschem Sprachgebrauch überwiegend Zahlungen aus einer staatlichen Rentenversicherung bezieht. Ebenfalls verwandt ist in Deutschland der Pensionär, ein Beamter im Ruhestand, der keine Rente, sondern eine Pension erhält. Eine ähnliche Bedeutung wie Rentier hat der Begriff Privatier. Im mittelalterlichen Frankreich bis zur Revolution gehörte das Rentierbürgertum zur kleinen Oberschicht, die vor allem Nutznießer der Arbeit der bäuerlichen Bevölkerung war. Die Rentiers gehören zum wohlhabenden und eher konservativen Teil des sehr heterogenen dritten Standes und umfasst zum Beispiel Bankiers, Grundherren und Mietshausbesitzer. Daran anschließend wurde der Begriff von Wilfried Pareto für die Soziologie wissenschaftlich verwandt, siehe Residium, und kritisch im Kontext der sogenannten Rentierstaaten gebraucht. In der Literatur und im Theater wurde der Begriff Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts zur Charakterisierung benutzt. Gerhart Hauptmann lässt in seinem Drama Der Biberpelz den Rentier Krüger auftreten. Frankreich Wedekind in seinem 1891 erschienenen Drama Frühlingserwachen den Rentier Stiefel. Johann Strauss in seiner 1874 uraufgeführten Operette Die Fledermaus, den Rentier Eisenstein, Ludwig Thoma in seinem satirischen Lustspiel Moral, der Rentier Bärmann. Da habt ihr's. Die Rentierstaaten sind übrigens Schweden, Norwegen und Finnland. Ja, nee, also ein bisschen Gelächter vom Band hätte jetzt schon kommen können. Falls ihr übrigens Rentier werden wollt, gibt es zwei sehr gute Bücher, Trend Following und Security Analysis. Das sind zwei Standardwerke, wie man mit Aktien Geld verdient. Aber bitte immer Risiko beachten. Ihr könnt auch sehr viel und sehr schnell und sehr einfach Geld verlieren, wenn ihr ohne Erfahrung und Vorwissen an die Sache rangeht. Ja, es gibt auch einen etwas neumodischen Begriff, der noch ein bisschen umfassender ist, aber der trifft es auch ganz gut, das sogenannte passive Einkommen. Ja, aber gerecht ist das ja alles nicht. Naja, wenn wir von Vermietung und Verpachtung von Land reden, ist natürlich die Frage, wie ist es in der Vergangenheit mit den Besitzrechten, mit den Adligen und so weiter und so fort. Das ist ja eine Sache. Aber denken wir mal beispielsweise an Patente, das ist, oder Lizenzen oder sowas. Das ist im Endeffekt ja auch eine Sache, wo man ein Renteneinkommen draus bezieht oder ein Rentiereinkommen. Ja. Es ist nicht, an sich nichts Verwerfliches. Aber es hat halt einen negativen Beigeschmack, weil es halt auch früher immer halt als Kampfbegriff genutzt wurde. Also in Skandinavien ist das ja auch so, dass die einmal im Jahr zusammengetrieben werden und dann werden welche ausgesondert, die dann geschlachtet werden. Und die anderen werden vor den Schlitten gespannt und müssen arbeiten. Zwangsarbeit. Tja. Aber das ist schon alles gerecht, weil der Weihnachtsmann weiß, wer ein gutes Kind war. Wart ihr eigentlich gute Kinder? Gemischt, sag ich jetzt mal. Weil, ja, wie soll ich das sagen? Also, ich habe mich schon gerne und auch oft an Regeln behalten und auch so benimm dich Regeln. Wenn du zum Beispiel bei einem Kumpel warst, dass du den Tisch, wenn du Essen bekommen hast, dass du vom Tisch aufgestanden bist und einen Teller in die Küche gebracht hast, so Sachen habe ich immer gemacht. Aber ich war schon auch ein Spitzbube, der hin und wieder Schabernack getrieben hat. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Zum Beispiel bei mir in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es eine Firma, die hat LKWs hergestellt. Und bevor die LKWs ihre Fassade bekommen haben, also das draußen drumherum, waren die halt so roh gebaut. Also man hat richtig den Motor sehen können und so. Und da waren orangene Tüten über den LKW gestülpt, sodass eben der Regen die Innereien nicht kaputt gemacht hat. Und eines Tages ist der kleine Abel da mal auf das Betriebsgelände gegangen und hat sich so ein LKW angeguckt und hat festgestellt, dass da sogar der Schlüssel drin gesteckt hat. Aber ich bin dann nicht damit rumgefahren. Ich bin dann von dannen gezogen, weil es mir unheimlich geworden ist. Also. Ja. Und das war alles dieses Jahr, meine Güte. Nein, nicht dieses Jahr, da war ich keine Ahnung, 9 oder 11 oder so. Also ist das schon 2, 3 Jahre her. Ja, genau. Ja, und dann so ein Preis, warst du ein braves Kind? Ach, ich sehe den Wald vor lauter Kohle nicht, sage ich mal. Ich kriege nur Kohle in meinen Strumpf. Ja, das ist. Ab einem gewissen Alter machen sich da wenig Leute noch Gedanken. Aber ich hab ja meine Bescherung praktisch schon gehabt, eine Fernbescherung. Ich habe ein Kochbuch bekommen mit Rezepten aus Mittelerde und einen kleinen Ramen-Nudel-Shop aus Bausteinen eines Lego-Konkurrenten, den ich irgendwie nachher wahrscheinlich gemütlich aufbauen werden. Also ich Und was scheine sind ganz. Bricks oder was? Blue Bricks oder wie das heißt? Nee, nicht Blue Bricks, das ist irgendein. Das habe ich von meinem Bruder bekommen. Ich nehme mal an, das kommt irgendwo aus China oder so. Ist nicht mal in der Schachtel, sondern sind nur die Tüten mit den Teilen und eine Anleitung. Ja, lustig. Ja, ist mehr so ein Insider-Gag, weil wir waren ja zusammen. Damals in Japan und beide sehr begeistert. Und Chris, wie ist das mit dir? Warst du brav? Ja, aber es spielt keine Rolle. Genau, Hauptsache Kohle oder wie im Strom. Ach so, ich habe übrigens unseren Zuschauern noch ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Wenn ihr bei Amazon in die Suchleiste Miete pro Kopf Abel D'Perrion eingibt, dann findet ihr meinen Erstlingsroman kostenlos zur Verfügung als E-Book. Also könnt ihr für 5 Finger Rabatt 0 Euro einen Roman abstauben. Gar nicht mal einen schlechten Roman, wenn ich das so sagen darf. Ja, mietfrei pro Kopf. Auf Genau. geht's. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Der ist Miete pro Ich habe ja Kopf. auch gehört, dein neuer Roman wird demnächst erscheinen. Der ist schon draußen. Der Oh. ist auf Amazon erhältlich. Knicklicht. Also, Das ja. heißt, wenn euch Miete pro Kopf gefällt, habt ihr da gleich die Fortsetzung im Auge, also nicht die dramatische Fortsetzung, aber die Fortsetzung von Abels literarischem Schaffen im Auge. Bitte Knicklicht. Und ich bin auf Knicklicht wesentlich mehr stolz wie auf Miete pro Kopf. Miete pro Kopf ist mein Erstlingswerk. Da habe ich fast 5 Jahre dran geschrieben und Knicklicht ging in einem Jahr runter und es finde ich wesentlich ausgewogener wie Miete pro Kopf. Aber entscheidet selber. Naja, aber Miete pro Kopf hat sowas Fear and Loathing in Las Vegas mäßiges, so Stream of Consciousness und schön abgefahren. Ja, das Lustige an Miete pro Kopf ist, ich habe das Buch angefangen zur Hälfte zu schreiben, als ich selber noch links war. Und als ich das Buch fertig geschrieben hatte, war ich kein Linker mehr. Und sozusagen meine geistige Reise vom Linkssein zum nicht mehr Linkssein findet man in dem Buch vor. Also ist hoffentlich für die Leute was von Gewinn. Also ja, frohe Weihnacht. Ah, so besinnlich. Habt ihr auch Kerzen an und Kekse und was man so braucht? Auf jeden Fall. Muss. Ich habe ja auch eine kleine Tochter, die braucht da schon ein bisschen Tradition und Baum und Kranz und Kerzen und Gebäck und so. Ja, die Kerzen schmecken gut und die Kekse, die knistern vor sich hin. Genau. Aber es gibt nicht nur schöne Sachen an Weihnachten. Es gibt auch lästige Fragen der Verwandtschaft. Moment mal, Moment mal. Das ist Lebenshilfe, ja? Wie sie Weihnachten überstehen, ja? Die stressigste Jahreszeit. Hallo. Sie wollen den Eltern nicht mehr erklären, warum sie Single sind. Sie wollen den rassistischen Onkel oder der Aluhut-Tante ihre Meinung sagen. Diese Comedians haben Tipps für sie. Und da kriege ich ja schon gleich so ein bisschen, wenn jemand von Comedians spricht, kriege ich so eine allergische Reaktion. Es fängt an, mich zu jucken und ich muss niesen und husten und so. Ja klar, ich meine, wer will seinen Liebsten nicht irgendwie passiv-aggressiv begegnen mit irgendwelchen deutsch-haltungsmäßig erprobten Witzen? Also, ich kann mir nichts Schlaueres vorstellen. Jedes Jahr zu Weihnachten, wenn wir mit unseren Familien zusammenkommen, sehen wir uns immer und immer wieder mit den gleichen Fragen und Kommentaren konfrontiert. Der rassistische Onkel, der immer noch glaubt, dass Angela Merkels Politik alles kaputt gemacht hat. Die verschwörungstheoretische Tante, die noch nie Corona gesehen hat und deswegen nicht daran glaubt. Und natürlich die Eltern, die sich um die Privatsphäre ihrer Kinder nicht scheren und genau die Fragen stellen, die niemand beantworten kann oder will. Regelmäßig endet es im Streit und trotzdem begeben wir uns immer wieder in die gleiche Situation, trinken unseren Punsch und hoffen, dass die 3 Tage schnell vorbeigehen. Auch wenn Weihnachten in diesem Corona-Jahr natürlich ganz anders ausfällt, die Fragen und Kommentare finden einen trotzdem. Was also, wenn wir Antworten hätten, um die Situation eskalieren zu lassen? Antworten, die uns ein für alle Mal von dieser Unterhaltung befreien und uns ein gutes Gefühl geben. Also ich muss sagen, es tut mir leid, wenn jemand Weihnachten so sieht. Also ich muss sagen, ich hatte noch nie eine Streiterei an Weihnachten mit meinen Eltern oder meiner Familie oder Weiß ich, vielleicht laden wir die falschen Onkels oder Tanten ein. Ich bin nicht ganz sicher, aber wir schauen einfach mal. Also die neugierigen Eltern fragen, wir haben hier Tani, Jahrgang 92, Jurypreisträgerin des Prix Pantheon und des Bayerischen Kabarettpreises und so weiter und so fort. Ihr erstes Soloprogramm, Hashtag geschickt, zerfickt. Und ihr zweites Soloprogramm, Vulvarine. Vulvarine, oh Gott. Nein. Oh Mann, ist mir schlecht. Naja, schauen wir mal. Die neugierigen Eltern. Hast du endlich einen Freund, eine Freundin? Wann heiratest du? Wann bekomme ich endlich Enkelkinder? Darauf soll man antworten, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Und wenn ihr rebellisch unterwegs seid, geht das immer so etwas wie, wenn ich mir das so mit dir und Papa ansehe, denke ich, es ist die beste Option, Single zu bleiben. Oder Kinder gibt's erst, wenn du endlich einen Platz im Altenheim hast. Ich schätze, so 5 Jahre müssen wir da noch warten. Comedians, meine Damen und Herren. Comedians, das sind Comedians. Kinder gibt's erst, wenn du einen Platz im Altenheim oder wenn der rassistische Onkel sagt, Merkels Politik hat alles kaputt gemacht, von wegen, wir schaffen das. All lives matter. Die Clans sind überall. Da soll man dann antworten, Günther schmeckt der Kaffee, der wächst zufällig nicht im Ruhrgebiet. Die Kaffee-Clans sind überall. Kann jemand von euch vielleicht was dazu sagen, weil ich verstehe es nicht. Du musst verbittert sein, damit du das richtig verstehst. Also keine Ahnung, die Kaffeeunternehmen sind Rentiers und deswegen der Feind und deswegen Clans, keine Ahnung. Was soll damit sonst gemeint sein? Ich weiß auch nicht. Oder man sagt halt absolut richtig, deswegen habe ich dir auch dieses Jahr das perfekte Geschenk gemacht. Tada, ein Schlauchboot. Du kriegst sogar eine Rettungsweste gratis dazu. Man weiß ja nie. What? Dann kommt die Verschwörungstheorie. All lives matter, ja. Die ja auch so eine furchtbare Bemerkung ist. So menschenverachtend. Ja, ekelhaft, ne? Dieser Humanismus, widerlich. Man soll doch keine Ismen haben. Und die verschwörungstheoretische Tante. 5G ist an Corona schuld. Ich habe das Virus noch nie gesehen. Die wollen uns Chips implantieren. Ja, das habe ich auch gehört. Dem kann man nur entgegenwirken, indem man sich des Smartphones entledigt, Sieglinde. Also leg dein Handy mal gerade auf einen Stein hier und klopp einmal kräftig drauf. Das Virus hat mir erzählt, die hören dich eh schon die ganze Zeit ab. Also, Tani, ich weiß nicht, wie du das mit dem Prix Pantheon und dem Bayerischen Kabarettpreis gemacht hast, aber das hier war das Unlustigste, was ich seit langem gelesen habe. Und gerade, also, wenn man bedenkt, dass das hier lustig sein soll oder beziehungsweise von Leuten verfasst wird, die ihr Geld mit Humor verdienen, ist wirklich erschreckend. Jetzt haben wir hier Idil Nuna Beida, 1975 in Celle geboren, deutsche Comedienne. Ihre Kunstfiguren Gillette Aische und Gerda Grischke. Jetzt die Frage nach dem Freund und der Freundin und Enkelkindern. Soll man beantworten mit, wann hast du endlich einen Freund? Wann seid ihr denn endlich Freunde? Wann heiratet ihr denn? Wann bekomme ich endlich Geschwister? Was ist denn, wenn man schon Geschwister hat? Dann brauchst du halt noch mehr. Keine Ahnung, fürs Klima wahrscheinlich. Was ist, wenn die Eltern schon verheiratet sind? Dann sollen sie halt nochmal heiraten. Was ist daran lustig? Es ist aberwitzig. Hihi. Aberwitzig. Also es ist, um Otto der Film zu zitieren, das ist Humor, wie er im Buche steht, im Strafgesetzbuch. Okay, der rassistische Onkel, Merkel, bla bla bla, All Lives Matter, die Clans sind überall. Du hast alles kaputt gemacht, du schaffst nichts. All Lives Matter, du hast es einfach nicht verstanden. Dieser Hohenzollern-Clan ist wirklich schlimm, ich stimme dir zu. Kein Wunder, dass Deutschland überall den Ruf hat, humorlos zu sein. Und stell dir vor, das übersetzt jemand auf Englisch und zeigt es den Briten. Dann sind wir aber fertig. Die lachen noch in 100 Jahren über uns. Das ist, aber sie lachen. Schachmatt, ja, aber würde über, ich sagen. Nicht mit, Schachmatt-Atheisten. Jetzt haben wir die verschwörungstheoretische Tante, 5G, Coronavirus, Chips. Nein, das waren die 6G-Fledermäuse. Welches Virus hast du wann das letzte Mal gesehen und ließ es sich ansprechen? Pringle, Chips oder Chio? Kann mich bitte jemand mit einem Stück Holz auf den Kopf schlagen? Das finde ich unterhaltsamer, als diesen Artikel weiterzulesen, ey. Alter Schwede. Und als letzten haben wir hier Simon Pierce, 1981 geboren. Solo-Programm Allein unter Schwarzen, 2017 mit dem Nachfolger Pierce on Earth, mit einem offenen Brief an alle Münchner, die glauben, in einer toleranten Stadt zu leben, Rassismus, bla bla bla bla bla. Die neugierigen Eltern, wann hast du endlich eine Freundin, wann heiratest du, wann bekomme ich endlich Enkelkinder? Ich habe ganz viele Freundinnen, die halte ich aber geheim, bis ich mich für eine entschieden habe. Es ist sicherer für euch, wenn ihr auch nichts wisst. Wir heiraten erst, wenn ich wenig genug verdiene, sodass es sich steuerlich lohnt. Und für Enkelkinder musst du einen extra Wunschzettel ausfüllen. Sag mal, warum habt ihr dem Spiegel nicht einfach gesagt, mir fällt dazu nichts Vernünftiges ein, lass mal oder so? Warum habt ihr euch hier Antworten rausgewürgt, die ungefähr so lustig sind wie eine Wurzelbehandlung? Also ich muss dazu sagen, die Antworten jetzt fand ich zwar nicht unbedingt witzig, aber die waren wenigstens auch nicht so, ihr seid dumm oder so mäßig. Die waren wenigstens noch irgendwie freundlich. Also, oder sehe ich das alleine nur so? Nee, also es ist schon weniger überheblich als die oberen, stimmt schon, aber... Erinnert eigentlich nicht wirklich viel. Also dafür, dass es hier, dass die Leute als Comedians angepriesen werden. Ich weiß nicht. Der rassistische Onkel, Merkels Politik, All Lives Matter, Clans sind überall. Wenn die Politik was kaputt gemacht hat, dann leider meinen Glauben an deine Menschlichkeit. Tada, da ist es vorbei mit der Freundlichkeit. Na gut. Wenn die Politik etwas kaputt gemacht hat, dann leider meinen Glauben an deine Menschlichkeit. Das ist eigentlich interessanter, ja, als es am Anfang klingt. Ne? Weil das die Politik bestimmt darüber, welche Einstellung die Leute haben, ja. Könnte sein. Also vielleicht über Medien oder so, weißt du? Wenn man über Medien hat, die eigentlich alle das Gleiche reden. Aber die Medien sind ja eigentlich komplett staatsfern, bis auf Axel Springer natürlich. All Lives Matter, absolut richtig. Aber wenn bestimmte gerade weniger zu mattern scheinen, muss man die eben ein bisschen hervorheben, bis wir alle auf einem Level sind. Nee, also warum nicht einmal den ersten Satz? All Lives Matter, absolut richtig. Punkt, Ende. Nicht weiter. Dann sag mir doch mal drei Orte, wo die Clans gerade sind und ich sag dir drei, wo sie nicht sind. Okay, sag mir doch mal drei Orte, wo die Nazis gerade sind und ich sag dir drei, wo sie nicht sind. Das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Und die verschwörungstheoretische Tante 5G ist an Corona schuld und das Virus und die wollen uns Chips implantieren. Wenn Bill Gates dir Chips implantieren will oder anders, meinst du wirklich Bill Gates, der eins der größten Technologieunternehmen der Welt gegründet hat, hat es nötig, in einer Zeit, wo wir alle vernetzt sind und Handys haben, mit denen wir alle möglichen Datenschutzhinweise diverser Apps mal eben sorglos wegklicken, ihnen somit Zugriff auf Mikrofone, Kameras und GPS-Empfängerdaten gestatten, dir noch aufwendig über ein Virus, das sich unkontrolliert über die Welt verteilt, einen Impfstoff aufzuschwatzen, mit Hilfe dessen Injektion er dir dann einen Chip spritzt, den du, wenn es zunächst bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Und wenn er das könnte, meinst du nicht, er wäre raffiniert genug, das alles zu tun, ohne dass du und deine Mädels das am Bowlingabend enttarnen würden? Ich mag nicht mehr. Gott sei Dank ist der Artikel zu Ende. Und ich muss mir unbedingt diese drei Leute auf eine Liste schreiben. Keine Liste von Zielen oder irgendwas, nicht, dass es jemand falsch versteht. Das ist nur die Liste, damit ich nicht zufällig ein Video von denen anklicke oder so. Das Ja, Binge Reloaded, oder wie heißt die es? Keine Ahnung, wie das heißt, aber geht weg. Geht, lasst mich alle in Ruhe. Wo haben die diese Leute? Wo finden die diese Verwandten, die sich an Weihnachten so benehmen? Ist das, hat einer von euch schon mal diese Erfahrung gemacht? Nein. An Weihnachten die Familie rumstreitet und kreischt und sich über Politik entzweit? Nicht wirklich. Also. Ja, und hier The Pritmaster im Chat sagt auch, die reiten echt auf den 5G-Verschwörungstheoretikern rum. Das ist ein winziger Teil und die nutzen die, um jede legitime Kritik abzulenken. Ja, das ist wohl so. Ja, das ist hier sehr übertrieben dargestellt alles. Das soll wohl die Comedy sein an der Sache. Ich sehe sie sonst nicht so ganz. Aber da haben wir gleich noch einen Artikel, der ist leider todernst gemeint. Der ist, ja, noch ein bisschen bedenklicher. Ist nicht mal als Satire gedacht. Rassismusdebatte von der Zeit. Was ich mir an Weihnachten von meinen woken Freunden wünsche. Ja, schwarze Quadrate und Black Lives Matter Demos. Schön und gut. Aber am Weihnachtstisch zeigt sich wahre Solidarität mit schwarzen Menschen. Denn viele haben diesen Onkel. Das ist, was mit dem Onkel gemeint ist, weiß ich jetzt. Na, was ist damit wohl gemeint? Der gleiche Onkel, der eben All Lives Matter gesagt hat, ist das wahrscheinlich. Ruprecht, ja, also, ja, die ersten paar Sätze sind ein bisschen langweilig. Da geht es einfach nur um George Floyd und Black Lives Matter ist wichtig. Selbst Frank-Walter Steinmeier beendete eine Rede mit den berühmten Worten der schwarzen US-Aktivistin Angela Davis. Es reicht nicht aus, kein Rassist zu sein. Wir müssen Antirassisten sein. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Und weiter geht's. Intersektionaler Feminismus. Ein 30 Jahre altes Konzept von Kimberly Crenshaw, einer weiteren schwarzen US-Aktivistin, war auf einmal kein Nischenthema mehr. Meine Freunde fragten mich in der Zeit oft, ob ich das Gefühl hatte, dass sich etwas verändern würde. Ich blieb skeptisch. Mal sehen, wie es in ein paar Monaten aussieht. Ja, also was mir ja direkt schon mal jetzt gerade erst auffällt, wo ich es mir da nochmal wieder anschaue, was ich mir an Weihnachten von meinen woken Freunden wünsche. Also ich habe eigentlich in letzter Zeit immer gehört, dieses woke wäre ja nur, das würde ja niemand selber von sich behaupten. Das wäre ja nur so ein Label, was man irgendwie gibt, um den seine Ideen abkanzeln zu dürfen. So nach dem Motto, ja, hier, das ist woke und das ist woke und jenes ist woke und das kann man alles nicht ernst nehmen, so nach dem Motto. Aber die scheinen das hier wirklich ernst zu meinen. Und das, also, ja. Und auch schön ist irgendwie, der Onkel ist bekloppt, ne? Aber selber sagen wir irgendwie, ja, wir freuen uns ja hier, dass unsere merkwürdigen Thesen alle plötzlich so weit angenommen werden hier. Auf einmal. Weil ich sag mal so, Intersektionalität, das ist auch ein Onkel. Das ist auch ein Onkel, der da sitzt und sagt, es ist alles Unterdrückung. Pass auf Sehr gut, hier. sehr guter Punkt. Also. Sämtliche Unterdrückungen gehören zusammen. Wacht auf, Das ist doch der Schlafschafe. gute Onkel. Guter Onkel, böser Onkel. Kennst du das Lied? Kimmerlays'n Onkel. Hashtag Kimmerlays'n Onkel. So. Wortwörtlich. Ja, wenn ich böse wäre, würde ich jetzt sagen, das ist meist die kinderlose Tante statt des Onkels, aber gut. Naja. Ja, weiter geht's. Hashtag Black Lives Matter auf den Timelines von Social Media Plattformen zu posten, war eine Geste, die nicht viel Aufwand erforderte. Sich online gegen Rassismus zu positionieren, gehört fast schon zum guten Ton in liberalen Kreisen. Aber was passiert, wenn man die liberale Blase verlässt und ins echte Leben zurückkehrt? Oh, Danger, Danger. Sehr gefährlich. Ist ja schön, dass man selbstreflektierend von der liberalen Blase redet, aber ob die jetzt wirklich liberal ist, ich weiß nicht. Kein Das ist Stück, würde ich sagen. schon fast ein Aber amerikanisches politisches Verständnis vielleicht. ja, Denn ich werde das die Linken ja sagen, nicht unbedingt als Liberale bezeichnet, sondern eher das ist, weil diese als Leute halt Linke. zum großen Teil auch in der Anglosphäre mit dem Kopf drinstecken halt. Die haben dieses Liberals, glaube ich, einfach schon verinnerlicht. Ja, und es klingt halt auch so nett, ne? Wir sind für die Freiheit, ja. Bis auf mit sämtlichen Ansichten, die wir haben. Überall ist es falsch, wie sich die Leute verhalten, aber wir sind die für die Freiheit, ja. Ja, es ist ganz wichtig, wie man sich verhält. Denn gerade in Familien, wo Meinungen heftig auseinandergehen, ist es umso wichtiger, die antirassistische Haltung nicht bei der ersten Gelegenheit über Bord zu werfen. Ich würde mich gern darauf verlassen können, dass die Solidarität auch dann anhält, wenn niemand hinsieht und es dafür keine Anerkennung oder Likes gibt. Sprich, wenn während der Feiertage Familien und damit auch verschiedene Haltungen zum ersten Mal seit langem wieder aufeinandertreffen. Ja, das macht ganz viel Spaß an Weihnachten über Politik zu reden, nicht? Ja. Ich weiß Also. aus eigener Erfahrung, dass diese Gespräche nicht immer leicht sind. Familiendynamiken sind kompliziert und dieses Jahr war ohnehin schon hart genug. Will man wirklich zusätzlich noch über Rassismus diskutieren? Wenn man normalen Verstand hat, nein, aber gut. Sie sagt selber auch, ich weiß, dass ich es nicht will. Aber ich kann mir weder aussuchen, wann ich damit konfrontiert werde, noch was es in mir auslöst. Es gab in diesem Jahr mehrere Todesfälle in meiner Familie. Als ich nach dem Lockdown an einer Trauerfeier teilnahm, wurde ich von dem Kellner mehrfach gefragt, wo ich denn ursprünglich herkomme, wo ich meinen schönen Teint her habe und warum ich so anders aussehe als der Rest meiner weißen Familie. Ja, also der spricht schon aus einer gewissen Sondersituation raus. Nicht misgendern, bitte. Kemi Fatoba ist eine Dame. Kemi Fatoba hat Kommunikationswissenschaft Publizistik studiert. Sie hat mit Freunden das Daddy.Land-Magazin zur Diversifizierung der Medienlandschaft gegründet. Sie schreibt über Identität, Kultur und Repräsentation als Gastredakteurin in der Vogue-Rubrik, weil Sichtbarkeit das Wichtigste ist, Representation Matters, Kolumne über schwarze Lebensrealitäten. Also eine der üblichen Verdächtigen, würde ich sagen. Ja, aber identifiziert sie sich denn als Frau? Also ich bleibe einfach bei der maskulinen Form. Also sie wird hier als sie angesprochen in der Kurzbiografie der Zeit. Na gut. Ja, gleich danach fragte einer meiner Verwandten, ob man mich als schwarz bezeichnen dürfte. Er sei ja nicht mehr sicher, welche Begriffe aufgrund des Political Correctness Wahnsinns überhaupt noch erlaubt sind. Ich antwortete, dass Schwarz völlig okay sei und dass man farbig und maximal pigmentiert aus dem Vokabular streichen sollte. Damit wollte ich das Thema abhaken. Ja, er verwickelte mich aber sofort in ein Gespräch, in dem es dann darum ging, dass die Forderung nach der Abschaffung von kolonialen und rassistischen Firmennamen übertrieben sei. Und dass sich doch niemand ernsthaft an Firmennamen, die das Wort Moor enthielten, oder an Begriffen wie dem N-Wort störe. Ich war, wie gesagt, bei einer Trauerfeier und hatte keine Lust, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Deswegen tat es gut, dass meine Cousine sich einmischte und ihm in aller Ruhe erklärte, warum diese Begriffe so problematisch sind. Ja, auf der Trauerfeier auch wohl gemerkt, ne? Ja, ich meine, wenn man das auf der Trauerfeier schon durchzieht, warum dann nicht auch gleich an Weihnachten? Hm? Was meint ihr? Ja, auf jeden Fall. Also das Private ist politisch und haut rein. Ja, also macht alles kaputt, was anderen Spaß macht, zerstört jegliche Stimmung, reißt die feierliche Laune nieder. Ja, wenn's der guten Sache dient, bitte. Ja, was sehr hochinteressant ist. Weiter geht's. Ich habe Verwandte, die ab und zu rassistische, sexistische oder andere diskriminierende Dinge sagen. Das macht sie zwar anstrengend, aber nicht zwangsläufig zu Rassisten, Sexisten oder schlechten Menschen. Moment mal, ich glaube, die hat die intersektionalen Bücher noch nicht genau genug gelesen. Das ist ja eine überraschend milde Aussage. Vielleicht ist das der Geist von Weihnachten, der in sie gefahren ist. Hm? Ja, die rudern ja im Moment so ein bisschen zurück. Auch die Alice Hesters nach der Geschichte mit dem Nur, weil der Nur hat das ja auch so gesagt, sie bezeichnet alle Leute, alle Weißen als Rassisten pauschal. Nee, das wäre ja so gar nicht gemeint. Und da sei zwar halt rassistisches Gedankengut in den Köpfen, aber das würde die Leute ja, aber trotzdem ist halt das rassistische Gedankengut hoch gefährlich, auch wenn die Leute nicht rassistisch, ich verstehe es auch nicht. Tja, ja, wenn man die Energie hat, ist es immer einen Versuch wert, das Gespräch zu suchen. Vor allem zu Weihnachten. Mein Kommentar. Irrationale Argumente mit Fakten zu widerlegen und zu erklären, was an Dingen, die gesagt oder getan wurden, problematisch ist. Diese Arbeit kann nicht allein auf den Schultern von denjenigen liegen, die diskriminiert werden. Ich wünsche mir, dass die Solidarität des letzten Sommers echt war und nicht aufhört, weil Rassismus kein Trending Topic mehr ist. Wann war es das zuletzt nicht? Aber gut. Oder weil die Diskussion darüber nervt. Naja. Im Sommer sagte eine gute Freundin zu mir, dass sie keine Lust mehr auf die Rassismusdebatte habe. Oh, Schock. Ich blickte sie schief an und antwortete, und ich habe keine Lust mehr auf Rassismus. Haha. Sie lenkte schnell ein und sagte, dass es für mich natürlich viel schlimmer sein müsse, da ich mein Leben lang mit dem Thema konfrontiert war. Es schmerze sie, fuhr die Freundin fort, ihrer wissbegierigen neunjährigen Tochter erklären zu müssen, was Rassismus ist. Okay, neunjährig? Ich weiß jetzt nicht. Es ist bestimmt für manche zu spät. Ich finde es ein bisschen früh. Ich meine, wenn sie fragt natürlich, aber gut. Vielleicht hat sie es in der Schule mitbekommen, hat gefragt, Mama, was ist Rassismus? Okay. Und dass er immer noch zu unserer Welt gehört. Mit 9 Jahren wusste ich schon, was Rassismus ist, antworte ich trotzig. Okay, es stimmt, Rassismus ist ein unangenehmes Thema. Doch im Gegensatz zu meiner Freundin hatte ich nicht das Privileg, mich erst seit letztem Sommer damit auseinandersetzen zu müssen. Oder mich ausklinken zu können, wenn es zu viel wurde. Was ist denn da dran ein Privileg? Das ist so, alles ist inzwischen echt, aber oh, dass sich jeder mit Dingen auseinandersetzen muss, die sein Leben negativ beeinträchtigen, ist der Frau irgendwie nicht klar, oder? Ich meine, das ist natürlich logisch, weil in Deutschland hat ja noch nie irgendjemand über Rassismus geredet. Vor 6 Monaten haben wir erst damit angefangen. Vorher war das ja nie Thema in Deutschland, ne? Ist klar. Gerade hier. Ja, ich glaube, jeder Deutsche muss sich schon sein ganzes Leben lang damit auseinandersetzen. Vielleicht nicht schon mit 9 Jahren, aber im Erwachsenenalter auf jeden Fall. Das gehört ja halt zu unserer kulturellen Vergangenheit leider, ne? Ich habe Dachau mit 11 besucht, also spätestens dann wusste ich auch, was das ist. Ja, ja. Na gut, ich denke mal, was Nazis oder Hitler oder sowas ist, das wissen sie vielleicht schon früher, aber das Rassismus ist ja schon wieder ein bisschen etwas abstrakteres Konzept. Aber gut, egal. Wir haben Weihnachten, es ist nicht die Zeit, darüber zu reden. Es sei denn, man ist die Autorin hier, dann ist es... Oder die Weltraumaffen. So, wo war ich? Hatte die Freundin es böse gemeint? Ganz sicher nicht. War ich ihr böse? Nicht wirklich. Das Gespräch führte uns beiden nur wieder mal vor Augen, wie sehr sich unsere Lebensrealitäten voneinander unterschieden. Rassismus war für manche das Debattenthema des Sommers. Für andere ist es tägliche Realität. Und für andere ist es tägliche politische Argumentation. Das ist meine Anmerkung wieder. So, so, ich erwarte, dass alle, die im Juni und Juli auf die Straße gegangen sind und Black Lives Matter gerufen haben, die gleiche Energie an den Tag legen. Haha, wenn sie ihre Familie wiedersehen und Rassismus thematisiert wird. Also am Esstisch aufstehen und ganz laut Black Lives Matter rufen. Unter Weihnachtsbaum, wenn man die Geschenke aufmacht. Oder, keine Ahnung, ja. Solidarität sollte keine Pause einlegen, weil die Stimmung gerade so nett ist. Okay. Und man den Familienfrieden nicht stören will. Ja, doch, genau. Genau deshalb könnte man einfach einmal im Jahr die Fresse halten. Weil wenn man an 364 anderen Tagen im Jahr schon abnervt und allen Leuten irgendwie erklärt, was richtig, was falsch ist, was man sagen darf, was man denken, fühlen, wofür man auf die Straße gehen darf, dann könnte man an diesem einen Tag, wo es eigentlich um Harmonie geht und darum, einfach zusammen einen schönen Abend zu verleben mit gutem Essen und guter Laune, und könnte man da einfach mal die Fresse halten. Wie wäre es da mit Kemi Fatuma? Das Einzige, was man mit sowas erreicht, ist, dass die Familienfeiern nicht mehr stattfinden in der Zukunft. Wie gesagt, ich verstehe auch diese ganze Beschreibung der Familie als Schlachtfeld. Das spielt ja auch ein bisschen so in diese Richtung Kernfamilie, Keimzelle des Faschismus und so. Ja, aber das, genau, da habe ich auch dran gedacht, wo ich das die ganze Zeit gelesen habe, aber das sagt sie explizit so nicht. Immerhin. Ja, nee, aber wie gesagt, sie hat die intersektionalen Texte wohl noch nicht genau genug studiert bisher. Ja, aber sie setzt ja voraus, dass irgendwie auf der Trauerfeier, auf der Weihnachtsfeier, dass überall dieser Deutsche ist. Dieser eine mindestens, der dann anfängt. Ja, ja, damals war alles besser. Ja, weil 5G und Fledermäuse wegen Corona. Everything ist klar. Racist, everything is sexist and you have to point it all out. Du hast die Homophobie vergessen, Chris, aber grundsätzlich ja. Das ist die, ja, Sendungsbewusstsein, Narzissmus, Jesus-Komplex, Black Savior-Komplex, keine Ahnung. Ich meine, man nennt es ja nicht ohne Grund Stille Nacht, Heilige Nacht, ja, auch wenn man dem religiösen Teil da nichts abgewinnen kann. Heilig halt, man sollte so ein bisschen nicht unbedingt Ehrfurcht zeigen, aber einfach, ne, still, ruhig, bedächtig und nicht unbedingt Streit anfangen. Tja, was lernen wir daraus? Dieser Titel hier ist vollkommener Humbug, weil wenn du einen Freund hast und er ist ein Vogue, dann hast du keinen Freund. Das ist eine Tatsache. Da wird dir früher oder später auf jeden Fall, bist du dann Rassist oder irgendwas, muss ich von dir distanzieren. Die Person Gunnar Kaiser, keine Ahnung wie was, System Donald von so. Man kennt es. Also meinen Woken-Freunden Kicher, sage ich dann nur. Ja, bis jetzt geht es hauptsächlich um die Familie. Also ich meine auch Erfahrung mit Freunden ein bisschen, aber Weihnachten mit der Familie bis jetzt, ne? Bring mir den Uso für meine Freunde. Für meine Woken-Freunde. Ja, ich meine gut, vor allem wenn Alkohol im Spiel ist und dann fängt man an, den Intersektionalismus zu debattieren. Aber gut, komm, weiter im Text, gleich sind wir durch. So, also alles, was wir gerade gesagt haben, stimmt nämlich nicht, weil es ist keine Zeit für Heilige Nacht, Stille Nacht und so weiter. Warum? Denn Rassismus macht auch keine Pause. Und vor allem erwarte ich, dass Solidarität unabhängig davon gezeigt wird, ob Menschen, die von Rassismus betroffen sind, anwesend sind oder nicht. Ja, also hier, wie Robin DiAngelo sagt, man muss sich seiner kritischen Weisheit bewusst sein. Also auch im engsten Familienkreis, alle Kaukasier müssen den Rassismus debattieren am Weihnachtstisch. Ja, vor allem weiß die Familie vielleicht gar nicht, dass du eine schwarze Transfrau bist, wenn du dich abends hinsetzt, weil du halt White Passing und eher vom Phänotyp halt eher männlich bist. Genau. Gerade jetzt an den Feiertagen ist es wichtig, diskriminierende Äußerungen nicht unter den Tisch fallen zu lassen, sondern sie anzusprechen und zu versuchen, Vorurteile abzubauen. Genau. Der Onkel, der während der Feiertage, da ist der Onkel. Der Onkel, der während der Feiertage rassistische Kommentare von sich gibt, macht sonst vielleicht das Gleiche am Arbeitsplatz. Okay. Nur wird er dort von seinen Angestellten nicht zur Rede gestellt, weil sie möglicherweise Angst um ihren Job haben. Ah, der Onkel ist anscheinend erfolgreich und Chef oder wie. Gut, die Tante, die sich für progressiv hält, wird sonst nie lernen, dass ihr Feminismus Frauen ausschließt. Ah, okay. Die Tante, die sich für progressiv hält, wird sonst nie lernen, dass ihr Feminismus Frauen ausschließt, die eine andere Hautfarbe oder Religion haben als sie. Oh, Turf Alert. Und der Cousin, nee, glaub, der eigentlich ganz nett ist, hört sonst vielleicht nie auf, lahme Witze zu erzählen, in denen er asiatische Menschen mit Corona assoziiert. Oh Gott. Ja, das ist aber, glaube ich, nicht Turf Alert. Das ist, glaube ich, die verschleierte Muslima Alert. Also das klingt so ein bisschen nach, weil wenn sie schon mal in Religion oder so eine Feministin, die sich darüber aufregt, dass im Islam das Frauenbild so schlecht ist. Und dann so nach dem Motto, das ist dann aber hier, du stehst deinen unterdrückten Kolleginnen nicht bei. Achso, die ist progressiv, außer wenn es um Schleier geht, oder wie? Hm, okay, ja. Hm. Tja, also wichtig, wichtig. Vielleicht schaffen es diese Interventionen, etwas zu verändern. Also, Intervention, ihr wisst Bescheid, ne? Wie bei How I Met Your Mother. Vielleicht auch nicht. Schweigen kann aber nie die richtige Lösung sein. Von den woken Instagram-Aktivisten des letzten Sommers erwarte ich mir ganz besonders, dass sie auch im echten Leben solidarisch sind. Also am besten vom Weihnachtstisch streamen, wie sie Familie über Critical Race Theory aufklären. Ja, eine gute Idee. So, und jetzt. Denn für grundlegende Dinge wie Menschenrechte und Menschenwürde einzustehen, sollte mehr als nur ein Trend sein, gerade an Weihnachten. Stunning and brave. Weihnachten ist gerettet. Dank Kemi Fatoba. Und Onkel Kimberley. Ain't that just great? Onkel Kimberley. Und Tante Angela. Also, Davis. Nicht mehr. Und Onkel Adolf oder wer? Oh, oh, oh. Weihnachtstisch zeigt sich die wahre Solidarität mit schwarzen Menschen. Am Weihnachtstisch. Kaspar, Melchior und Balthasar. Zeigt sich die wahre Solidarität mit schwarzen Menschen. Hm. Tja, ja. Wenn der Braten angebrannt ist oder wie? Wenn man das dann nicht essen mag, weil es zu dunkel ist, das Fleisch oder was. Jetzt bist du aber auf dünnem Eis, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was sie damit meinen. Aber du hast doch gar keine Neffen oder Nichten, oder? Oder doch? Ich weiß nee, gar nicht. Nee, ich nicht, nee. Ja, weil dann kannst du eigentlich nicht der Onkel sein. Stimmt, ja. Ja, also wenn ich hier irgendwann von 5G-Fledermäusen anfange zu reden, dann wisst ihr Bescheid. Ich rechne nicht damit. Weihnachtstisch zeigt sich die wahre Solidarität mit schwarzen Menschen, ja. Ich glaube, dafür muss erst der Gottesdienst geschlossen werden, dass ich das verstehe. Die wahre Solidarität mit schwarzen Menschen. Und was ist das mit den schwarzen Quadraten? Schwarze Quadrate. Ja, schwarze Quadrate auf Instagram, das war halt auch diese... Ach, das Ding, ja, ich erinnere mich. Ich hatte es nur irgendwie gerade nicht verbunden. Ja, ich habe den Text nicht komplett vorgelesen, also drei Viertel auf jeden Fall. Aber ein paar Sachen waren einfach, ja. Füller. Ja, aber Kemi Fatoba, kann man ja mal gucken, ob da im nächsten Jahr nochmal was kommt. Ne, so ein Artikel in der Zeit. Ne? Ne, und da steht nirgendwo Satire dran. Naja, ich meine... Kulturmarxismus schön und gut, aber Weihnachtstisch zeigen sich wahre Solidarität mit schwarzen Menschen, denn viele haben diesen Onkel. Ja, der Kulturmarxismus, der zieht eisig und eisern seine Bahn durch die Gesellschaft, durch die Pressestuben, durch die Universitäten, durch die Köpfe der Politiker, die auf der progressiven Seite stehen und die warten nie auf ein Ergebnis, die schauen sich nie das Ergebnis von ihrem Handeln an, die glauben, dass die was Gutes tun, sind davon überzeugt, dass sie selber für das Gute und Gerechte einstehen und kriegen es einfach nicht auf die Reihe zu sehen, was für einen riesengroßen Schaden sie mit ihren kulturmarxistischen Gedankengut anrichten. Es ist einfach eine Farce und es ist traurig. Also ich weiß ja nicht, ob hier Kimi Fatoba irgendwie was Schlimmes, Rassistisches passiert ist. Ich hoffe mal nicht. Ja, aber sie hat ja jetzt nur Erfahrung aus dem Freundeskreis und Familienkreis quasi dargelegt. Und das ist, finde ich, schon sehr verschoben irgendwie. Sehr seltsam. Kulturmarxismus. Ne? Das Private ist politisch. Der Marxmann. Ja, da ist er, der Marxmann mit dem Aluhut. Der Ausspruch des Privates politisch ist absolut totalitärer Unfug. Also, ja. Ja, der steht auf einer Stufe mit, keine Ahnung. Ich würde jetzt fast sagen, Arbeit macht frei, aber das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber es ist ähnlicher Gedanke im Endeffekt. Ja, auf jeden Fall. Alles erfassend, ergreifend, totalitär. Also. Die Entfremdung des Individuums von der Gesellschaft, von allem. Also einfach nur daran. Also. Zersetzung. Genau, genau. Und weil wir noch nicht genug Argumente haben für den Onkel oder die Tante, haben wir hier nochmal Belltower, einen Wurmfortsatz der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und die wünschen euch schwurbelfreie Weihnacht überall. Die wünschen wir euch und Ihnen von Herzen zusammen mit Gesundheit und Glück. Aber falls Sie doch Corona-leugnende Verwandte unterm Baum oder im Videocall erwarten, wir haben hier ein paar Argumente durchdiskutiert. Als Gegenrede an Anregung. Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich dieses Wort Schwurbeln unmöglich finde. Und auch wie das jetzt schon wieder überall, das ist so... Wie, also 2016 war irgendwie postfaktisch, alles war postfaktisch, alles und jeder irgendwie postfaktisch war irgendwie deren Lieblingswort, danach ist es dann Fake News geworden und jetzt ist alles irgendwie Schwurbeln. Dies schwurbelt, das schwurbelt, alles schwurbelt. Aber den Quatsch, 20. den die Leute selber labern, das ist natürlich alles kein Schwurbeln, nee, kein bisschen. 2015 war es Blase, wir alle leben in einer Blase. Ich dachte, 2015 wäre das Fucken, wäre das Wort des Jahres gewesen. Das auch. Ja, wir haben hier ein paar Argumente als Gegenrede, Anregungen. 2020 war und ist nun nicht nur das Jahr der Coronavirus-Pandemie, sondern auch der mehr oder weniger demokratiefeindlichen Verschwörungsideologien. Und die finden sich nicht nur bei fernen Personen mit geschlossenen Weltbildern, sondern bisweilen noch im Kreis derjenigen Menschen, die wir ins Herz geschlossen haben. Hier sind allerdings die Chancen besonders gut, dass Gespräche auch noch etwas fruchten. Deshalb kann es nicht verkehrt sein, sich mit ein paar Strategien besonders gut vorzubereiten, in der Hoffnung, dass der Opa oder die Tante noch kein gefestigtes verschwörungsideologisches Weltbild haben, sondern noch bereit sind zuzuhören. Das hört sich hier nach der Pionierbrigade Ernst Thälmann an. Wir bereiten uns mit einem marxistisch-leninistischen Sit-in auf den Weihnachtsabend und die anstehende politische Kampfsaison vor. Wenn ich so auf, ich meine, ist doch kein Wunder, Wenn ich einen Hammer habe, sieht alles wie ein Nagel aus. Und wenn ich mich vorher darauf vorbereite, dass Weihnachten total beschissen wird und Onkel Adolf wieder seine Verschwörungstheorien von sich gibt und Tante Leni wieder Corona leugnet, dann kommt das auch so, weil ich nämlich selber darauf hinarbeiten werde, dass ich meine Argumente von Beltauer loswerden kann. Dann kommt eine lange Liste von Menschen, die ganz böse sind und auch schon mal irgendwie auf Querdenken-Demos waren. Klar, Poggenburg und Höcke und der Dritte Weg und Sellner und irgendwelcher rechtsextremen Musiker, Anti-Antifa, Holland, haufenweise Leute von AfD und FDP, Nuoviso, das rechtsesoterische Verschwörungsportal. Die sind rechts, ich dachte, die wären Nuoviso kenne ich noch als halt ein bisschen Aluhut-mäßig, aber als rechts? Ja gut, ich meine, das ist eine Liste von Beltauer. Billy Six hier, der Venezuela-Blogger damals, ist auch dabei. Oh. Also da hat man schon, also das ist, wenn die sagen, ja, aber da sind nur ganz, ganz nette Leute auf den Querdenken-Demos, da kann man sagen, ha, ich habe hier eine Liste mit knapp 100 Namen und jetzt mache ich dich fertig, Tante. Wer auf diese Demonstrationen geht, macht sich mit diesen Menschen gemein. Ach ja, stimmt. Beim G20-Gipfel klang das aber irgendwie anders. Ne? Da hieß es, ja, nee, sind ja nicht alles Gewalttäter, die da demonstrieren. Ihr müsst euch schon entscheiden irgendwie. Der nächste Punkt ist, das wurde gerade auch im Chat angemerkt, also ist es nicht so, dass Feindeslisten anzustellen irgendwie mega haram ist? Also eigentlich hoch verboten und so und ethisch fragwürdig. Ganz genau, so viel dazu, Leute im Internet auf andere Leute zu hetzen. Eigentlich ja, sollte man diese... Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht die größten Sympathien für die Leute, die jetzt hier in der Liste stehen, aber ja, die Methoden, die sprechen Bände. Man könnte fast sagen, es ist eine Todesliste. Wenn man irgendwie auf sowas steht. Naja, ich meine, zur Gewalt wurde hier jetzt ja nicht aufgerufen, aber... Ja, aber so nah wie die Amadeo-Antonio-Stiftung mit der Antifa verschwurbelt ist, also weiß ich nicht. Also von denen ja, möchte ich nicht... Auf jeden Fall total daneben und mit so einem Gedanke sollte natürlich damit irgendwie geweckt werden, ja, zumindest halt gegen die zu agitieren. Dazu wird ja oft genug aufgerufen. Aber ja, wir müssen ja hier nicht übertreiben. Wir müssen uns ja nicht auf das Niveau von denen begeben. Ne? Was ist denn das? Güte, ernsthaft. Das jetzt Bild ist ja mal total daneben. Wo haben die das denn rausgekramt? Ja, da gab es wahrscheinlich schon irgendwelche Leute, die das gemacht haben, aber... Ja, auf der anderen Seite, warum muss man da andere Leute dann davon überzeugen, dass das verkehrt ist oder so? Das kann doch jeder für sich wissen, ob er das vernünftig findet oder nicht. Also. Na, also da verstehe ich das noch am ehesten, dass man das kritisiert. Also, ja, dass sie das aufregt, das regt mich auch auf, ja, aber. Für mich ist das auch was, wo ich denke, ey, wie bekloppt bist du? Ja, weil, aber ich denke mir dann halt eben auch so, wenn du das machst und dir das nicht auffällt, dann weiß ich auch nicht, was man da jetzt dran diskutieren soll. Also. Naja, gut, ich meine, wenn wirklich dieser Satz fällt, würde ich auch sagen, nee, das ist nicht vergleichbar und das ist einfach ein No-Go. Aber dabei würde ich es auch belassen oder ich würde ein großes In My Humble Opinion, ja, da vorstellen. Also ich bin der Meinung, das macht man nicht, weil das einfach geschichtsvergessen ist. Und, ja, was ist denn das hier wirklich für ein Niveau? Wenn du nochmal ein Ding hochscrollen könntest, wirklich der Satz, der wirklich hier erklärt, warum ist es antisemitisch, wenn sich ImpfgegnerInnen einen Davidstern mit ungeimpft an die Brust stecken? Ich meine, was ist denn das wirklich für ein Niveau? Ich meine, das haben die echt geschrieben hier. Ja, sie fühlen sich ungerecht behandelt und stigmatisiert. Deswegen heften sich einige TeilnehmerInnen der sogenannten Hygienedemos einen gelben Judenstern mit. Meine Güte, da muss man aber wirklich nicht drauf eingehen. Das ist ja es ist ja noch schlimmer als diese Sache da mit diesen Minigeigen früher bei dieser einen Demo vor einer halben Ewigkeit, falls euch daran noch erinnert. Ja, aber du vergisst, dass halt genau solche Sachen halt das tägliche Brot dieser Leute sind. Wenn irgendwo was passiert, was nur entfernt ausbeutbar ist, in der Richtung wird ein Artikel drüber geschrieben, ist doch klar. Das ist deren Lebenselixier. Mit den Artikeln können sie das nächste Mal dann bei Frau Giffey oder der Nachfolgerin vor der Tür stehen und sagen, guck hier, guck, haben wir uns drum gekümmert, gib uns Geld. Ja, also ich finde das schlimm genug, dass es Leute gibt, die sowas machen, das muss man dann nicht noch herausstreichen. Und ich bin ein bisschen verwirrt, weil da stand, dass die Leute sich das bei den Demos ankleben, aber das war ein Bild von einem Autoaufkleber. Also, ja, gut, ich meine, das Autoaufkleber kannst du dir auch an die Brust kleben, wenn du das willst. Also so ist jetzt nicht. Tja. Ich weiß nicht, ein Auto, was mit so einem Ding durch die Gegend fährt, ich glaube, das bleibt nicht lange unbeschädigt. Und auch vielleicht nicht unbedingt zu Unrecht. Obwohl, naja, ich bin gegen Gewalt, auch gegen Sachen. Oh. Was ist das Problem, wenn sich die Kritikerinnen der Corona-Maßnahmen mit Widerstandskämpferin Sophie Scholl gleichsetzen? Dass sie einen am Sträußchen haben. Ich meine, das ist auch wieder so ein Ding. Mit jemandem, der sein Leben riskiert hat und sein Leben verloren hat, weil es riskiert hat, um für die Freiheit zu kämpfen, in einer Situation, wo das halt bedeutet hat, dass du postwendend irgendwie um die Ecke gebracht worden bist, wenn du die Obrigkeit kritisiert hast oder die Obrigkeit oder Regeln in Frage gestellt hast. Das müsste sich eben selber erklären. Und jeder, der dieser Vergleich, das kommt ja von dieser einen Tante, die irgendwie gesagt hat, sie fühlt sich wie Sophie Scholl auf irgendeiner Demo. Und dass ja, das war diese berühmte Jana aus Kassel. In Hamburg, ja, dass sie ein so ein 16-jähriges Mädchen da jetzt als Beispiel nehmt und glaubt, dass denkende Menschen, die an meinem Weihnachtstisch sitzen, solche Scheiße reden. Es tut mir leid. Also das Leid derjenigen, die an Corona erkranken, ist kein Grund für Konkurrenzerzählungen. Ach du meine Güte, ey. Ja, aber Dummheit ist bei denen auch Weltauer. Schon wieder alles so Narrativwettkampf, ne? Also, ja, keine Ahnung. Also, das nächste erklären sie uns dann, warum man Jesus nicht haben kann, weil das ja auch ein Jude war. Und das wird ja dann sich zu eigen gemacht oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgend so ein Quatsch fällt einem dann schon auch ein. Ich will aber keine Maske tragen. Ich will aber keine Maske tragen. Das zwingt dich ja keiner dazu. Das ist ja auch möglich. Bringt aber auch Konsequenzen mit sich. Aktuell etwa nicht mehr einkaufen oder nicht mehr auf großen Straßen flanieren zu können. Naja, wenn das alles ist. Wenn sie sich entschließen würden, ab sofort ohne Hose herumzulaufen, wären die Reaktionen ähnlich. Ja, das finde ich auch geil. Das finde ich auch geil. Von lassen. Und auf der Straße wären sie ein öffentliches Ärgernis. Trotzdem demonstriert niemand für das Recht, ohne Hose herumzulaufen. Seid ihr sicher? Wart ihr noch nie beim CSD eher? Ja, ich kann mich auch an andere Proteste erinnern. Da ging es um BHs. Ja, genau, auch ein gutes Beispiel. Ein gutes Beispiel, ja, trotzdem. Sehr gutes Beispiel eigentlich, ja. Also das finde ich auch, das ist so wie als Tarek Tesfu damals auf Mallorca war und da so ein Video gedreht hat, so nach dem Motto, die armen Spanier sind jetzt Opfer von den Ausländern, die sie ärgern und nerven. Da habe ich mir auch gedacht, so ja, geil, Junge. Und das denke ich mir, wenn ich dieses mir durchlese, ja auch. Also es ist doch andauernd so, dass man sich darüber aufregt, dass die Leute... ja, keine Ahnung, ihr Leben leben wollen, unbeeinflusst von irgendwelchen Sachen, die sie nerven. Das ist dann immer alles falsch und so und die falschen Fragen werden gestellt. Und ja, keine Ahnung, Allmann will nur seine Ruhe haben und seine Ordnung in irgendwelchen anderen Zusammenhängen. Und klar, ich bin jetzt auch nicht so einer, der mal sagt so, ja, dies und das ist jetzt hier aber eine Regel einfach so quasi aus Prinzip. Ich frage mich dann auch mal, warum das dann so ist und ob das überhaupt Sinn macht oder so. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde es nur, dass diese Leute jetzt plötzlich so argumentieren, so nach dem Motto, ja, halt dich doch einfach mal an die Sitten. Finde ich schon, ja, ein bisschen verdreht auf jeden Fall. In anderen Kontexten würden sie es nicht sagen. Ja, ne, das ist ja auch toll hier. Behauptet wird oft, es gehe um Meinungsfreiheit und andere Freiheitsrechte. Okay. Gemeint sind aber Egoismus und Gesundheitsgefährdung anderer. Nichts mit Freiheit hier. Also, ich meine, ich spreche niemandem das Recht ab zu demonstrieren. Ja, und keine Gleichzeitig leben Ahnung, wir in einem. Meinungsfreiheit und andere Freiheitsrechte, ja, also es geht um Freiheitsrechte, ja. Freiheit generell, ja. Ist das Ich nicht eine meine, schöne Sache, für die sich lohnt zu demonstrieren? Freiheit? das Ding ist halt auch, wenn die sich ins Auto setzen und dann mit 120 auf die Autobahn fahren und es läuft ihnen jemand vors Auto, ging es auch um ihren Egoismus und die Gesundheitsgefährdung anderer. Also es ist immer so, Freiheit bringt immer eine gewisse Gefährdung mit sich. Deswegen muss man Freiheit ja auch ja, vorsichtig und mit Rücksicht nutzen. Also die Freiheit, dass ich laut Musik hören darf, ist halt begrenzt, weil es Rücksicht auf andere geben muss. Ja? Also meine Freiheit endet, wo ich die Freiheit anderer einschränke und solche Sachen. Also, das ist ganz normal. Es geht hier nicht. Es wird hier so Ja, getan, als und wäre so das einfach ist es singulär. dann, das ist absolut richtig, aber so einfach ist es in der Realität dann auch wieder nicht und deswegen geht es immer um die schöne, schöne Verhältnismäßigkeit, ne? Das ist immer diese Abwägung. Weil klar, deine Freiheit endet, wo die Freiheit der anderen aufhört, aber oder wo du die beeinträchtigst, aber so einfach ist es in der Realität nicht, weil es halt, wir müssen halt sozial irgendwie zusammenleben, ne? Tja. Ich will mich jetzt mit diesen Anti-Masken-Demonstranten nicht unbedingt gemein machen, aber es gibt genug zu kritisieren an diesen Maßnahmen. Das haben wir ja, denke ich mal, heute, die letzten Monate deutlich genug zu Protokoll gegeben hier, weil es einfach handfeste Gründe gibt, warum einfach übers Ziel hinausgeschossen wird mit vielen Dingen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also. Und an anderer Stelle hapert es dafür wieder, also wie es halt immer ist, ne? Ah, beste Beispiele, Flugzeuge. Ja, im Flugzeug heißt es ebenfalls, wir sollen bei Start und Landung Handys und Computer ausschalten, damit der Bordcomputer nicht gestört wird und das Flugzeug nicht abstürzt. Das ist schon ein bisschen was her, glaube ich, dass das die Argumentation war. Aber gut, auch daran können wir uns nicht halten. Ja, okay. Der Bordcomputer darf nicht gestört werden. Es geht wahrscheinlich eher um den Funkverkehr beim Abheben und bei der Landung. Ja, sonst würde es ja während des Fluges auch gestört werden. Aber gut. Ist vielleicht länger nicht mehr geflogen. Kann sein. Ohne dass es Demonstrationen gibt, dass die Freiheitsrechte der Fluggäste beeinträchtigt sind, ihr Handy. Kinder, ich meine, oh, jemand, der in ein Flugzeug steigt, weiß das. Ne? Und das ist auch nicht eine Beeinflussung seines Freiheitsrechts, sondern das ist eine ganz klare Bedingung in den Beförderungsbedingungen der Fluggesellschaften, dass man den Anweisungen Folge zu leisten hat. Das mit einer völlig neuen Situation zu vergleichen, auf die niemand vorbereitet war und die den Leuten Angst macht, sie durcheinander bringt und für Verwerfungen in der Gesellschaft sorgt, das miteinander zu vergleichen, das ist so Äpfel und Birnen, das ist Ja, bei diesem Beispiel mit kaum dem zu Flugzeug, glauben. da muss ich dann direkt wieder an irgendwelche Verhinderungen von Abschiebungen denken. Ja, das stimmt auch, ja. Ja, und ich muss bei Flugzeugen und Masken immer daran denken, setz dir erst die Sauerstoffmaske auf und hilf erst dann anderen. Das ist, glaube ich, auch egoistisch, ha? Oder ist das, okay. So, wahrscheinlich machen einfach nicht vorher erstickt, bevor man den anderen oder sich selber die dann aufsetzen kann. Keine Ahnung. Also mir graut's echt vor dem Tag, wenn diese ganzen intersektionalen Leute diese ganzen Sicherheitsinspektoren und Sicherheitssachen infiltriert haben und dann stürzen die Flugzeuge wie die Fliegen ab. Und jetzt wollen sie ja auch noch, dass man sich über das jetzige Jahr aufregt. Das ist ja auch seltsam. Es ist vollkommen in Ordnung, das Jahr 2020 anstrengend zu finden und zu beschimpfen. Aber es ist das jetzige Jahr. Aber, dass es mir 2020 nicht gut geht, heißt nicht, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Es heißt nicht, dass eine Verschwörung im Gange ist. Es heißt nicht, dass jemand aktiv schuld in der Situation ist, wie sie ist. Naja, also ich meine, das Problem ist halt, dass Menschen so funktionieren. Das ist wieder diese Suche nach dem neuen Menschen. Einem Menschen, der sich nicht vom Herdeninstinkt leiten lässt, zum Beispiel. Ja? Der halt nicht dann irgendeiner einfachen Erklärung hinterher rennt. Aber dazu musst du halt erst diesen neuen Menschen schaffen. Der alte Mensch, der, den wir jetzt haben, der wird immer diese Herdenbewegungen haben. Und wenn die eine Herde in die andere eine Richtung läuft, wird es immer eine kleinere Herde geben, die sagt, wir laufen in die andere Richtung. Und dann laufen die in die andere Richtung. Und das kriegst du nicht aus den Leuten raus. Außer du keulst vielleicht die Herde, die sich abgesetzt hat. Und die anderen sind dann bei der nächsten Situation abgeschreckt und teilen sich dann nicht oder so. Das hat die Sowjetunion so gemacht. Es ist eine schwierige Situation, die wir nur durch Solidarität und Rücksichtnahme besser machen können. Ja, warum geht ihr uns denn dann die ganze Zeit auf den Sack? Warum nehmt ihr keine Rücksicht darauf, dass wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, sondern wollt gleichzeitig noch, dass wir eure Pronomen auswendig lernen, unsere Privilegien checken, den unsichtbaren Rucksack entpacken und was nicht alles? Was glaubt ihr denn, wie belastungsfähig Menschen sind? Wenn man ihnen als noch was aufbürdet und ihnen als noch irgendwie, ja übrigens, nicht nur Covid-19, du bist auch Rassist, jaha. Oder was? Glaubt ihr, das macht die Leute gesprächsbereiter oder in irgendeiner Form kooperativer? Ein Scheiß tut's. Also es ist alles irgendwie, wenn ich mir den nächsten Absatz so anschaue, scheint das alles nur so eine Strohmann-Diskussion zu sein, weil sie ja jetzt genau mit so einem Argument kommt, wie ja viele dieser Demonstranten gegen die Covid-Maßnahmen ja auch kommen. Alle Regeln, die im Umgang mit der Pandemie aufgestellt werden, dienen dazu, so viele Menschen wie möglich vor schweren und tödlichen Covid-19-Erkrankungen zu schützen. Trotzdem bleibt für jeden einzelnen Menschen Spielraum für zivilen Ungehorsam. Denn natürlich sind die Bedürfnisse von Menschen verschieden. Wenn die Spielplätze gesperrt sind, heben trotzdem Eltern ihre Kinder über die Absperrung, um sie schaukeln zu lassen. Wenn sie dies nicht in großen Mengen gemeinsam tun, sondern abends allein auf dem Spielplatz tun, verstößt das zwar gegen die Regeln, ist aber vertretbar, weil es andere nicht gefährdet. Das Argument habe ich schon mal irgendwo gehört. Dünnes Eis, würde ich sagen. Ja, aber so funktioniert es halt nicht. Wenn du die kleinen Regeln nicht einhältst, dann, das haben wir in den letzten 30, 40 Jahren gesehen. Wenn du die kleinen Regeln nicht einhältst, dann erodiert das ganze System, dann machen irgendwann alle, was sie wollen. Man könnte ja schon fast meinen, dass Autor X, was auch immer, die benutzt Sternchen, darum mache ich es jetzt aber auch, denkt, dass die Regeln auch ein bisschen überzogen sind, wenn sie das hier vertretbar findet, obwohl es gegen die Regeln verstößt. Also ich war mit meiner kleinen Tochter illegal schaukeln in 2020 und ich bereue nichts. Also. Stille. Ja, ich bin jetzt nicht schockiert. Oh mein Gott, ich distanziere mich von der Schaukel, aber nur damit ich sie nicht ins Gesicht kriege. Ja, das arme Kind ist auch ein bisschen Schaukelei. Also. Ja. Aber Ebel, während du schaukelst, ne, sterben Menschen. Während Ebel schaukelt, sterben Menschen mit Corona. Und an. An Schaukeln, ne. An Schaukeln. Ja, ich würde mal tippen, dass mehr Leute auf der Welt an Schaukeln sterben als an Inselterror. Da würde ich viel Geld drauf wetten. Da bin ich sogar sicher. Wichtig ist, im Auge zu behalten, wie wir uns möglichst vernünftig und verantwortungsvoll benehmen. Deswegen schreien wir hier hysterisch herum und malen den Kicher. Teufel an die Wand. Ja. Da kommt dann aber Onkel Kimberley wieder und sagt, nee, Vernunft ist nur vom Patriarchat und von der weißen Mehrheitsgesellschaft, White Supremacy. Wir müssen unsere gelebten Erfahrungen, die sind das einzig Wichtige. Ja, genau. Warum spricht ihr denn den Leuten ihre gelebten Erfahrungen ab? Frage ich mich dann doch hier. Wir haben das doch gelebt und erfahren, dass das Jahr so doof ist. Und da könnt ihr doch denen jetzt nicht sagen, dass das in Ordnung ist. Das ist ja, und das Zuhause bleiben ist ja auch Othering und so. Nee, nee, nee, nee. Ihr sollt euch nicht in Gruppen treffen, aber hier sind überall Glühweinstände. Ja, das habe ich mich auch gefragt, was das für eine Idee war. Es Aber hat gibt ja ja relativ dieses Video im schnell. Internet, das sagt, Gamergate, da ging es um Ethik im Journalismus. "2020 wurde deutlicher denn je zuvor, wer mit Bewegtbild im Internet Dinge verbreitet, hat gute Chancen, als glaubwürdig wahrgenommen zu werden. Umso mehr, wenn Ja, das Video..." außer er kommt von Frontalunterstrich. Dann mit Christian Huberts in der Hauptrolle, dann hat man trotzdem keine Chance. Ist der Frontalunterstrich, ist es das, wo die Journalisten Huren anschaffen? Ja, könnte man so sagen, ja. Ist auf jeden Fall nicht der Überstrich. Der Überstrich sind die Weltraum Frösche. Und die Kuchen. TVs. Oh ja, ein kleiner Test. Wie steht es Ja, denn das ist bei diesem wichtig kurzen eigentlich, ne? YouTube-Track hier? Kurzer Check zu Ja, kurz. YouTube und anderen Videokanälen, andere, ja, von BitChute und so, ja. Impressum Impressum checken. checken. Gibt es eins? Passt es zum Absender? Verrät es eine Intention? Passt es zum Absender? Ja, wir haben ein Impressum. Das Impressum ist auch echt. Verrät es eine Passt es Intention? Es zum ist ein echtes Impressum. Also Absender? meinen wir es ernst, oder wie? Ja, die meinen wahrscheinlich, steht da Sputnik News Putin. Oder Keine Ahnung, weiß ich nicht, ja, sponsort bei aber Demokratie Deutschland oder ganz, sowas. ganz wichtig ist, wenn es immer so komische Programme gibt und ihr schon denkt irgendwie, ob das überhaupt stimmt und da haben so komische Namen wie Brian Pixel den Faschisten oder so. Immer das Impressum checken und gucken, ob da Amadeo und Antonio Stiftung drin steht, weil dann. Genau. Oder Well Played Democracy, Good Gaming, Well Played Democracy. Und wenn da Amadeo und Hundestiftung drin steht, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ihr davon halten müsst, nämlich nichts. Gegebenenfalls verlinkte Webseite checken. Was sind hier Themen und Narrative? Was? Wer ist verlinkt? Welche Sprache wird verwendet? Welche Gibt Sprache? es hier ein Impressum? Welche Russisch oder Sprache wird was? verwendet? Ja, wahrscheinlich, ja. Gibt's da Gendersterne? Wenn es Gendersterne gibt, ist Genau, Humbug. genau das meinen die mit Sprache. Ich meine, wir haben ja auch Verlinkungen auf unserer Kanalseite, zum Beispiel zu Kitten Academy. Und was war das für ein Birdwatch? Bundestag haben wir auch und irgend so Und eine. Foreign Relationships. Und das vom Genau. Sommer, wie hieß es noch gleich? Open Open Society. Ah, Society. genau. Ja, und ich meine, Kann. wir haben ja generell immer ganz viele Links, aber wir versuchen ja immer schöne Originalquellen zu benutzen und zu archivieren. Naja. Kanalprotagonist googeln, sich aus Einordnung ein Bild über Qualifikation und Glaubwürdigkeit zu machen. Einordnung, ja. Tja, viel Spaß dabei, ha? Einordnung, ja. Genau, googelt mal und guckt mal, ob ihr irgendwelche Artikel findet, wo irgendwelche Meinungsleute behaupten, dass es schlimme Leute sind. Genau, Genau, also googelt mal Price Small und mal gucken, wie viele Ergebnisse ihr bekommt. googelt mal die Person Gunnar Kaiser und guckt mal, ob da irgendein random Twitter-User irgendwas behauptet. Themen. Im oder unter dem Video Quellen und Belege angegeben, um geäußerte Informationen selbst prüfbar zu machen. Ja, check. Check, check, check bei uns, ne? Klar, normal. Du hast es von mehreren Quellen bestätigte Expertinnen, die etwas völlig anderes sagen. Dann sind zumindest Zweifel angebracht. Ja, gibt's bei der Amadeo-Antonio-Stiftung gibt es die Experten der Weltraumaffen zum Beispiel, die etwas völlig anderes sagen. Du bist auch, eins hast du übersprungen, Preis, nämlich Themen-Narrative des Videos googeln. Gibt es diese Informationen auch an anderer Stelle? Lassen Sie sich bestätigen. Sind sie richtig wiedergegeben oder verzerrt? Ja, ist ja bei uns schon mal von völlig klar, dass die Informationen auch an anderer Stelle zu lesen sind, weil wir ja Dinge besprechen, die wir auch verlinken. Ja. Ja, aber ja, einen Negativpunkt haben wir schon. Verzerrt, ja, der Ton ist verzerrt bei den Videos. Stimmt, okay. Manchmal. Ja. Halber Punkt Abzug vielleicht. Ja, und wenn ich so Informationen bei Kein Pixel den Faschisten lese, dann gehe ich zu gamergateblog.de und kann dann da erfahren, inwieweit die falsch wiedergegeben oder verzerrt wurden. Ja. Und jetzt kommt mein Lieblingsding hier. Finger weg von Kanälen mit rechtsextremen Bezügen. Hier ist keine sachbezogene, konstruktive Argumentation zu erwarten. Die Videos sind in der Regel manipulativ und nutzen eine gegen die Demokratie gerichtete Argumentation, auch wenn einzelne Aussagen vielleicht schlüssig erscheinen. Ihr Ziel ist die Zerstörung der Demokratie, Spaltung der Gesellschaft, Bombardierung des gesellschaftlichen Friedens und der Solidarität. Das bringt niemand weiter. Ja, auch check. Wir wollen ja nur den Kulturmarxismus zerschmettern. Ja, aber jetzt Zerstörung, Spaltung, Bombardierung des gesellschaftlichen Friedens. Ja, genau. Aber diese ganzen beschissenen Funkvideos, da habe ich übrigens vom Zuschauer schon wieder was Neues zugeschickt bekommen, was wir uns vielleicht am Sonntag dann anschauen. Wo es die ganze Zeit nur darum geht, wie schlecht die Gesellschaft ist und wie sexistisch die Leute alle sind, wie rassistisch und dieses ganze Zeug. Das hat alles nichts mit Zerstörung der Demokratie und Spaltung der Gesellschaft, Bombardierung des gesellschaftlichen Friedens und der Solidarität zu tun. Nein, kein bisschen. Das ist doch das, was wir hier dauernd ankreiden, ja. Das, die Zerstörung der Demokratie wollen wir nicht. Die Spaltung der Gesellschaft, die kommentieren wir hier doch die ganze Zeit. Die Bombardierung des gesellschaftlichen Friedens, genau das, worüber wir immer reden. Ja, und natürlich die ganze Geldsituation dann noch, ne? Dass das alles schön gefördert wird vom Staat. Ja. Ja, bis jetzt schneiden wir recht gut ab hier in diesem Check. Wer einen rechtsextremen oder verschwörungsideologischen Kanal teilt vielleicht, ist hier gemeint, wird als Unterstützerin des rechtsextremen oder verschwörungsideologischen Gedankenguts wahrgenommen. Also nicht machen, wenn Sie nicht als rechtsextrem und oder verschwörungsideologisch wahrgenommen werden wollen. Ja. Okay, also spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Ja, genau. Und vor allen Dingen zählen die da ja dann auch den Gunnar Kaiser und irgendwen dazu. Vollkommen egal, wie viele Aufklärungsarbeit die Leute gemacht haben, wo sie sich rational mit den Sachen beschäftigt haben und wo sie gegen rechts argumentiert haben, das ist dann alles vollkommen egal. Weil wir haben die da jetzt einsortiert und wenn ihr die verteilt, dann gehört ihr auch dazu. Und das ist ja auch das, was sie tun. Sie spielen ja nur ihre 6 Grade Kevin Bacon mit dem ganzen Scheiß. Der mit dem und der sitzt mit dem am Tisch und dann, ja, damit ist es Beweissuchung abgeschlossen. Hier noch ein bisschen Firmenbashing. BitChute ist vor allem in Deutschland eine Ausweichsplattform für rechtsextreme und demokratiefeindliche AkteurInnen, die vor allem dann genutzt wird, wenn die AkteurInnen auf YouTube so oft gegen die Nutzungsregeln verstoßen haben, dass sie dort gesperrt werden. Oder einfach gesperrt werden. Ne, das gibt's ja auch. Wer sich nicht rechtsradikal verortet, lieber keine Links zu BitChute-Kanälen teilen. Ah, okay. Ja, also oder so. Bitchute. Und so die ganzen anderen Sachen gibt es nicht. So wie zum Beispiel. Stormer oder sowas. So wie zum Beispiel dieses exzellente Video von Shortfett Otaku über die Black Lives Matter-Proteste. Das habe ich dieses Jahr vom Bitchute verteilen müssen, weil es ja bei YouTube zeitweise nicht mehr aufrufbar war. Später dann wieder, aber zeitweise auf jeden Fall nicht. Ja, also ich habe mit BitChute ganz andere Probleme, also nicht wegen Nutzungsregeln oder so, aber einfach wie das funktioniert mit dem Peer-to-Peer und dass man halt quasi von seinem Computer dann Daten ins Internet hochlädt und so, also es ist mir alles eine zu rechtliche Grauzone. Deswegen mache ich da lieber einen Bogen drum über diese Peer-to-Peer-Sachen. Na, was man uploadet, dafür ist Aber man war das nicht dieses verantwortlich. D-Tube, was das mit dem Peer-to-Peer gemacht hat? Ich weiß gar nicht, ob BitChute das überhaupt macht. Ja, die sind leider alle irgendwie, auch Library und so, die sind alle Peer-to-Peer. Also es ist Auch ja an sich. BitChute ist auch Peer-to-Peer, soweit ich weiß. Hier, ich sag mal so, wir könnten ja unseren Weltraumaffenkanal dort spiegeln auf BitChute und Library. Das würde sogar relativ automatisiert funktionieren. Nur der Punkt ist der, dass ich selber von den Konzepten nicht so ganz überzeugt bin als Benutzer und deswegen wäre es ja so ein bisschen seltsam, uns da zur Verfügung zu stellen. Aber vielleicht können ja mal ein paar Leute sagen, ob wir das machen sollen oder nicht. Schreibt in die Selbst Kommentare. wenn wir da nicht unbedingt so aktiv sind, vielleicht kann sich das ja noch ändern als Nutzer, ob wir unsere Sachen auf diesen Seiten hochladen sollen, ob ihr meint, dass da ein Publikum ist, was wir auf YouTube nicht mehr erreichen. Vielleicht. Könnte sein, ne? Und natürlich alle weiteren Verbesserungsvorschläge fürs neue Jahr sind immer gern gesehen. Schreibt uns das in die Kommentare. Und abonniert die Glocke, damit es klingelt und so. Und switch off Genau. that pesky Adblock. Und geht auf Amazon und holt euch Miete pro Kopf kostenlos als Weihnachtsgeschenk von mir für euch. Ich habe mir gerade die Freiheit genommen, das auch nochmal auf Twitter zu schälen. 46 Exemplare sind heute schon weg. Wir haben 200 Zuschauer, 150 Leute haben ihr Weihnachtsgeschenk nicht abgeholt. Holt's euch jetzt. Und ich weiß, Abel ist bescheiden und Abel traut sich ein bisschen nicht, wahrscheinlich, weil er schon so viel Werbung für Miete pro Kopf gemacht hat. Aber sein neues Buch Knicklicht, Knicklicht von Abel Deparian, ist jetzt auch auf Amazon erhältlich. Heute mal nicht kostenlos, aber den Preis wert, sicherlich. Ich habe es noch nicht gelesen, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir eben meine gebundene Fassung bestellt und werde die dann in meiner Leseecke, in meinem, weiß ich, in so einem Hausjackett mit der langen Pfeife. Sehr gut. Und werde dann das Ganze klassisch genießen. Da, Reichsbürgeralarm. Das Problem ist doch, dass Deutschland immer noch nicht souverän ist und keinen Friedensvertrag hat. Wenn dieses Diskussionsniveau erreicht ist, haben Sie es vermutlich mit einer Person, die schon tiefer in Verschwörungsideologien gerutscht ist, zu tun. Der Satzbau irritiert mich, weil viele Worte fehlen. Verzeihung. Viele Leute, die das nicht sehen und nur zuhören, hier Ja, die fehlen einfach in sind dem Satz teilweise Worte. alle in den, die mussten leider wegfallen wegen den ganzen Sternen und Zusätzen, die unnötig sind. Mussten leider dafür ein paar Worte gestrichen werden. Ja. Gut, wenn Ja. Sie trotzdem noch diskutieren wollen. Warum sollte man? Fragen Sie nach den Bedürfnissen, die solche Aussagen befriedigen sollen. Was wird denn dann anders, wenn Deutschland den angeblich fehlenden Friedensvertrag bekommt? Welchen Kriegszustand erlebst du im Moment? Wer in dieses Thema einsteigen möchte, kann nur versuchen, die Bedürfnislagen dahinter zu verstehen. Dann lassen sich vielleicht Wege finden, diese Bedürfnisse anders zu befriedigen. Ja, klasse. Also ich weiß an solchen Stellen, Psychologie, erstes Seminar, erstes Semester oder was? ich weiß halt an solchen Stellen nicht, warum sie nicht einfach diese Sachen dazu verlinken, zu diesen, zu, also es gibt ja, das ist ja alles schon längst formuliert worden von, also es gibt zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung an der Stelle mal was Vernünftiges, wo sie diese Entwicklung vom Grundgesetz, dass das ja auch als Provisorium gedacht war und warum es diesen Passus da immer noch gibt, dass das dann ersetzt werden soll, wenn die Vereinigung Deutschlands durch ist, wo sich da ja auch mal viel drauf bezogen wird. Das wäre doch ein leichtes, das einfach hier jetzt zu verlinken. Dann können die Leute sich das durchlesen, dann wissen sie ganz genau, was es damit auf sich hat und warum man das nicht gemacht hat. Ja, und das damit dann quasi entkräftigen kann, aber Scheinbar, ich weiß nicht, wissen Sie es selber nicht, dass diese Sachen nicht komplett im luftleeren Raum irgendwie entstanden sind? Dass das schon irgendwo auch, also auch einen Ausgangspunkt hat, diese Tatsache, dass es nicht so ist, dass irgendjemand plötzlich irgendwann mal aufgewacht ist und sich gedacht hat, oh, wir sind hier nicht frei oder keine Ahnung wie was. Aber ja, aber die Antonius-Stiftung. Auch toll. Es ist Weihnachten. Grenzen setzen. Okay. Ne, das ist ja der Weihnachtsspirit. Das Und klingt aber dann. nicht sehr solidarisch, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, hier soll die Demokratie und Solidarität hier in Frage gestellt werden. Das finde ich falsch. Ja, aber wenn man das im Hinterkopf hat, was wir in den vorigen Artikeln immer besprochen haben, dann ist es super interessant, das jetzt am Hinterkopf zu haben, weil hier so. Und jetzt müsst ihr mir mal helfen. Ich bin jetzt überfordert. Ist das jetzt ein Schreibfehler oder ist das richtig genderisiert, dekliniert? Keiner Sternchen. Ich Was würde meint sagen, ihr? Schreibfehler. Man kann sich da mittlerweile nicht sicher sein. Ne? Das ist das Problem bei denen. Vielleicht ist das alles Absicht. Ja, vielleicht warten sie darauf, dass jemand sagt, nee, das habt ihr aber falsch gemacht und dann werden die entlassen oder so. Also die, die es gesagt haben, natürlich. Also keiner hat ein Recht auf die Verbreitung von Ressentiments zu jeder Gelegenheit. So, es gibt auch kein Recht darauf, dass Menschen dem zuhören müssen. Das heißt, niemand muss ein schlechtes Gewissen haben, wenn die eigenen Grenzen erreicht sind. Jetzt kommt's. Sie wollen ihr Weihnachtsessen in Ruhe und Frieden begehen, ohne Schwurbeldebatten. Hört, hört. Fordern Sie genau das, ohne schlechtes Gewissen. Sie Ja, können die Debatte okay. zu einem anderen Zeitpunkt fortführen, wenn sie noch sinnvoll erscheint. Sage ich dem öffentlichen Rundfunk, aber dann werden sie erwidern, wir sind Gemeinwohl und ihr Allmanns und wieder die Hasters einladen, damit sie mir sagt, was ich nicht hören will. Meine Güte, Alice das ist. Hastas, sollten wir sie eigentlich aussprechen. Hastas. Meine Güte. Und wenn die anderen Menschen am Tisch nicht auf ihren Wunsch eingehen, dann können sie auch aufstehen und gehen. Vielleicht hilft das anderen dann doch noch bei der Positionierung. Wie jetzt um den Esstisch rum oder was jetzt? Naja, was auf jeden Fall hilft, ist, dass es für jeden ein bisschen mehr von allem da. Ohne und der sauertöpfisch guckende Neffe mit den lila Haaren ist nicht mehr da. Die Das ist Frage doch ist doch eigentlich vielmehr, Win-Win. wie schaffen die es, sich um so einen Tisch rumzusetzen, ohne dass irgendjemand rechts von irgendwem ist? Mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir den Chris herbei. Ja, so ist das. Aber irgendwer ist doch immer rechts an so einem Tisch. Dam, dam, dam. Tja, was ist denn da unten auch interessant? Ich sehe da was am unteren Rand. Es befreit sie zumindest aus einer freudlosen Situation. Gott, ich sag ja, ich hab's am Anfang gesagt, wenn man da schon hingeht mit so einer Fresse natürlich funktioniert es nicht. Das ist diese Geschichte mit dem Typ irgendwie, der irgendwie den, was ist das, Watzlawick, andere Anleitung zum Unglücklichsein. Mit dem Typ, der irgendwie dann am Ende seinen Nachbarn anschreit, dass er seinen Scheißhammer behalten kann. Ja, genau, würde ich auch sagen. Kritischen Journalismus, der überall Unterdrückung sieht und so, sollten wir wegmachen, weil das befreit uns dann zumindest aus einer freudlosen Oh Situation ja, auf jeden und macht Fall. unsere Computerspiele und unsere Filme und so wieder froher. Wäre ich Das voll ist richtig. dafür. Echt grauenhaft. Ich habe die Tage habe ich mal wieder eine Session mit meinem Bruder gehabt. Nur zwei Personen aus zwei Haushalten. Alles in Ordnung. Und wir haben uns den zweiten Teil von Godzilla angeguckt. Und der war so unglaublich by the numbers und so langweilig und so vorhersehbar und die Kameraperspektiven alle schon 100.000 Mal gesehen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Hollywood langsam aber sicher stirbt. Also die guten Filme kommen nicht mehr aus Hollywood. Ich habe danach mit ihm Der Schacht geguckt. Ich weiß gar nicht, das ist ein spanischer Film. Unglaublich guter Film. Unglaublich neu und ideenreich und spannend. Und niemand konnte sagen, was als nächstes passiert und so. Oh. Aber Hollywood haben wir echt totgeritten, glaube ich. Das ist wirklich traurig. Da gibt es noch 10 Tipps, oder wie? Noch 10 Tipps. Aha, da bin ich mal gespannt. Safety first, was? Oh, das ist aber süß. Verschwörungserzählungen am Weihnachtstisch. Oh Gott. Safety first. Katharina Nozun und Pia Lamberti. Ja gut, okay. Das sind Fake Facts, was wir hier sehen. Ja, stimmt, steht unten, das sind Fake Facts. Studien zeigen, Menschen, die die Pandemie als Verschwörung sehen, sind weniger bereit, Schutzmaßnahmen zu folgen. Das Risiko besteht auch in der Familie. Manche Verschwörungsgläubigen klar. Mache Verschwörungsgläubigen klar. Auch wenn du nicht daran glaubst, isoliere dich bitte trotzdem, bevor du Oma besuchst. 10 Tage at home vor Oma und Test. Tja, das kann die Oma dann ja eigentlich auch selber sagen, oder? Naja. Zeige Zivilcourage. Oh, was ist hier mit Zivilcourage gemeint? Jetzt bin ich mal gespannt. Schweigen wird oft als Zustimmung gewertet. Gegenrede ist wichtig, um anderen zu zeigen, nicht alle glauben das. Das gilt natürlich auch für den Familienchat. Ja. Und ihr liest den Faktenfinder oder Belltower. Wir feiern Jesu Geburt. Nicht alle glauben da. Stimmt. Nein, ich stimme dir da nicht zu. Genau, die ganzen Aluhutträger, ne? Die denken, alle glauben das hier mit den Corona-Fledermäusen aus unter dem Meer und so. Ja. Atlantis. Alle glauben das. Wenn jemand noch nicht stark radikalisiert ist, können Faktenchecks helfen. Bei schweren Fällen funktioniert das aber oft nicht mehr. Informiere dich daher auch über Strategien und Manipulationstechniken von Verschwörungsideologen, um sie besser erkennen zu können. Ja, das finde ich ganz großartig. Auf dem Bild sehen wir eine Schrift von der Bundeszentrale für politische Bildung. Aber auch so geil. Info aktuell. Verschwörungserzählung. Ja, ich glaube, die Frau Lamberti hat mit denen auch irgendwie zu tun. Die war auf jeden Fall schon mal. Warum zieht der Typ seine Hosentasche raus auf dem Bild und da steht Faktencheck drauf? Ach, den hat er. Ach so, nein, das ist ein Zettel oder das ist ein das ist einfach scheiße gezeichnet für die uns nicht zugucken. Das ist einfach, das sieht aus wie als wäre Marty McFly, der in der Zukunft so seine Hosentaschen rauszieht, weil das alle machen. Und da steht dann Faktencheck. Die neue Faktencheck von Levi ist hier, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, da hat er wahrscheinlich noch ein Taschentuch mit alten Kaugummis da drin. Und die haben durch Zufall haben die Papiere von den Kaugummis sich so verkrumpelt, dass sie das Wort Fakten. Nee, das, also das meine, war, da ist noch sein Speichel dran und das ist aus der Zeit, als er mit Corona infiziert war. Und wenn jemand behauptet, das gibt es gar nicht, dann zieht er das aus seiner Hosentasche und hält den unter die Nase. Das ist eine Verschwörungserzählung, Chris. Kann sein, ja, aber ich glaube, das traue ich denen zu auf jeden Fall. Ja, genau deswegen, weil ich weiß, von wem das kommt, würde ich auch das so interpretieren. Das ist der alte Opa oder die alte Oma oder welches Gender auch immer, das sind halt noch eine alte Zeitung, liest aus Papier. Und der junge Hipster oder die junge Hipsterin oder was auch immer, die holt das Handy aus der Tasche mit dem Faktencheck. Ich glaube, das soll das. Ja, vor allem also wirklich diese Strategien und Manipulationstechniken und Verschwörungsideologen, um sie besser erkennen zu können, Bundeszentrale für politische Bildung, die diesen ganzen Quatsch hier von der Hastas verlegt, diesen Quatsch verlegt von Kübra Gümüşay, diesen Quatsch verlegt von Margarete Margarete Stokowski. Stokowski, diesen Quatsch verlegt von hier Angry Der White Man hier Homie-Fahrer. von dem Heini, ohne irgendwelche anderen Sachen, das ist auch alles Schwurbeln, das ist auch alles Verschwörungen, die Gesellschaft ist schlecht, keine Ahnung wie was. Und das soll ich mir dann reinziehen, ja, damit ich vorbereitet bin für einen Faktencheck Für deinen Onkel. für meinen Onkel, ja, für meinen Onkel Kimberley, ja. Es gibt kein Patentrezept, jeder Fall ist anders. Deshalb beobachte genau die Reaktion und passe deine Strategie an. Frage immer, wie lange die Person das schon glaubt, um den Grad der Radikalisierung abschätzen zu können. Dass die auch echt denken, dass sie das so genau alles kapiert haben. Also, dass sie das alles wissen, was die anderen Leute meinen, aber auf der anderen Seite soll man auch mit denen nicht reden und so, aber die sind sich total sicher, dass sie es komplett verstanden haben. Und sogar so weit schon, dass sie sagen so, ja, frag dir mal, wie lange er es glaubt, damit ich mich darauf einstellen kann, wie stark die Radikalisierung vorangeschritten ist. Nämlich das schon mal nach dem allseits bekannten Schema für Radikalisierung irgendwie einsortieren kann, oder was? Also. Bilde eine Verschwörung, finde Verbündete. Findest du nicht auch das? Ja, können wir etwas tun? Es gibt Beratungsstellen. Machen Machen sich sich Freunde und Angehörige auch Freunde. Sorgen um die betreffende Person? Suche dir Unterstützung. Überleg gemeinsam, wie ihr am besten vorgeht. Bei schwierigen Fällen helfen Beratungsstellen. Auch ganz gerne Ja. mal mit Geld. Ups, habe ich das gesagt? Ich soll also irgendwie zu einer Beratungsstelle gehen und sagen, hier, mein Kumpel möchte den Kulturmarxismus zerschmettern. Ich finde das bedenklich, oder was? Und was macht die Beratungsstelle dann? Was soll? Hä? Vier Mutter unser. Mein Onkel glaubt nicht daran, dass das Geschlecht eine Konstruktion ist. Ja, warten Sie, da habe ich hier für Sie folgende Unterstützungsmöglichkeiten. Da gibt es Gendergeld oder wir können eine Kurzinvention mit Hilfe der örtlichen Polizei machen. What? Ja, ich kenne da diese Vereinigung, Hugge Satzbau, die könnten den Namen von dem veröffentlichen. Das hilft. Ne? Haben Sie schon unser Anmeldungsportal Agentin besucht? Da können Sie Fotos von ihm online stellen. Haben Sie schon mal über in die Media links unten nachgedacht? Bleib sachlich. Überlege, wie du selbst gern angesprochen werden würdest. Wer andere angreift und dabei laut wird, erntet meist Abwehr. Bleib ruhig und sachlich. Werte dein Gegenüber nicht ab, du Scheiß-Nazi, du Schwurbel. dreckiger Rechtsextremer, Dreckfresser, FDP-Mitglied, Kramp-Karrenbauer, was Alles weiß Schwurbel, rechtsoffen. Schwurbel. Fake News. Vor allem hier auf dem Ding steht, da ist ein Typ mit dem Megafon, der schreit den anderen Typen an. Der steht übrigens von mir aus gesehen links von dem, nicht rechts. Aber der andere hat so eine Schriftrolle in der Hand, auf der steht ruhig, sachlich und als letztes Respekt. Und Respekt, das könnt ihr euch nicht auf eure Fahnen schreiben. Tut mir leid. Bei allem, Ruhig und bei sachlich auch allem. nicht. Ja, das ist mir gerade egal. Aber Respekt, das ist das Wichtige, weil den habt ihr eben nicht. Sonst würdet ihr nicht solche Formulierungen wie alte weiße Männer benutzen. Sonst würdet ihr nicht irgendwie die Menschen, die halt nicht der Norm entsprechen, versuchen, auf den Podest zu heben und die anderen dafür zu entwerten, sondern ihr würdet sagen, wir sind alle gleich cool. Und nicht hier die Scheiß-Heten und die Cis-Menschen und diese ganzen Abgrenzungsbegriffe benutzen. Wer other denn? Othern wir oder othert vielleicht ihr? Da könnt ihr zum neuen Jahr mal drüber nachdenken. Frag nach! Verheddere dich nicht im Klein-Klein und stelle lieber Grundannahmen in Frage. Sind alle Medien wirklich gleich? Wie seriös sind die Quellen der Gegenseite? Bringe den anderen dazu, seine Annahmen zu hinterfragen. Nur nicht dich selbst, ja. Das könnte dich beunruhigen. Wie seriös sind die Quellen der Gegenseite? Das erinnert mich daran, wie wir damals versucht haben, mit dem MDR zu kommunizieren. Wisst ihr noch? Als ich gesagt habe, vier. Ich erinnere mich auch noch. Ja, aber beim MDR halt wirklich, weil da kam ja zurück, die Quellen von Herrn Kogel sind alle super zu Gamergate. Wir haben hier zum Beispiel We Hunted the Mammoth, den Blog eines einzelnen Social Justice Warriors, dessen einzige Aufgabe es ist, ein guter Ally zu sein. Ich nehme mal an, das ist ein Fall von Airports Law oder so. Aber das ist nämlich, eure Quellen müssen nicht seriös sein. Eure Quellen können das dümmste Geschwurbel sein. Eure Quellen können Leute wie eben Alice Hasters oder Jagobi Farah oder so jemand sein. Und ja, haben sie nicht gesehen, hier in dieser Taz-Kolumne wurde auch gesagt. Und hier, wir können das hier mit diversen Artikeln belegen, dass das Geschlecht nur ein soziales Konstrukt. Ja, oder wie ich mal mit dem NDR-ZAPF-Redaktion mich über Gamergate gestritten habe und mit der SPJ-Geschichte angefangen habe. Da haben sie mir dann auch drei Medium-Artikel von irgendwelchen Leuten da geschickt, so nach der, die sich darüber aufgeregt haben, dass sie sich da unterhalten haben bei der SPJ. So nach dem Motto, ja, so, wie sie das darstellen, dass das in Ordnung war und dass das gut war, so, du sehen das aber nicht alle. Ja, geil. Guckt euch doch die scheiß Veranstaltung an hier. Aber professionelle Journalisten, die sich um professionellen ethischen Journalismus bemühen. Also, alle. Tja, es ist schon klar, wie subversiv das hier ist. Frag nach. Aber nicht nach den Fakten, wie es hier auch rechts steht. Faktendiskussionen helfen nur begrenzt weiter, wenn jemand schon tief in der Verschwörungsideologie verhaftet ist. Statt sich in Nebenschauplätze zu verlieren, kann es helfen, die Grundannahme in Frage zu stellen, also quasi alles kritisch zu hinterfragen nach schöner, intersektionaler Manier. Wenn du sie nicht besiegen kannst, verwirre sie. Ja? Naja, im Prinzip finde ich das schon richtig mit den Grundannahmen. Aber das ist ja bei den Leuten halt auch wieder das Ding. Also da kannst du dich auch hinstellen und sagen, so ja, dieses Patriarchat, gibt es das jetzt wirklich? Das ist auch so eine Grundannahme, wo alle möglichen Leute von ausgehen. Oder nee, diese weiße darum, Mehrheitsgesellschaft, sind die jetzt alle gleich? Ziel. Und das würden sie auch nicht, da kommen sie auch nicht darauf, dass diese Grundannahme halt schon falsch ist. Und da ist es ja dann auch nur, ja, aber diese Kleinigkeiten, jene Kleinigkeiten, jener Pain Gap und dieses und das, ihr könnt doch wohl nicht behaupten, dass es diese Weltverschwörung vom Patriarchat nicht gibt. Das ist doch... Wenn du sie nicht besiegen kannst, dann tritt ihnen wenigstens den Rasen kaputt. Sei empathisch, ich lache mir nast. Genau, hier geht es nämlich genau weiter. Nicht an den Fakten orientieren, verwirren, hier auf die Gefühlsschiene gehen. Sei empathisch. Versuche herauszufinden, warum Verschwörungserzählungen für diese Person so attraktiv sind. Gibt es Probleme im Privatleben, die eine Rolle spielen? Welche Funktion hat dieser Glaube? Ja, finde ich auch sehr lustig, vor allem von Katharina Nokun, die letzte Woche irgendwie gemeint hat, dass sie sich kein Matrix und kein Fight Club mehr angucken kann, wegen den Leuten, die sie für furchtbare Menschen hält, die das angeblich als Ideologie irgendwie haben oder Metapolitik oder wie sie es irgendwie ausgedrückt hat. Am Ende gründen die noch einen Podcast und benennen sich nach einem Zitat aus Chuck Palahniuks Buch. Oh, das wäre aber haram. Haram. Also... Ja, aber man muss sich mal so eine Situation vorstellen. Wenn es Probleme im Privatleben gibt, könnte man daran denken. Ich meine, Thema Nummer eins, wenn überhaupt geredet wird, wird ja wahrscheinlich Corona sein dieses Jahr. Ja, wenn man jemanden hat, der arbeitstechnisch sehr beeinträchtigt wurde, und das sind die Probleme im Privatleben und deswegen. Aber da nee, Preis, da kannst du dann bringen. Dann muss man sagen, ja, das liegt aber nicht daran, dass du jetzt die letzten Jahre umsonst gearbeitet hast und was aufgebaut hast und es verloren hast oder so, sondern das liegt nur daran, weil du ein alter weißer Mann bist. So. Moment mal, das ist doch ein super Einstieg. Wenn alle über Corona reden, kannst du einwerfen, dass durch Corona schwarz gelesene Personen noch viel stärker betroffen sind. Oder Frauen oder Transmenschen. Und wenn dann irgendwer sagt, ja, aber das interessiert mich jetzt gerade nicht, weil meine Kneipe geht pleite, dann kannst du sagen, was bist du für ein widerlicher Rassist, Sexist, Homophob etc. Ist doch genau, super. Setze Grenzen. Wenn eine Aussage kommt, die für dich problematisch sind, kannst du das auch sagen. Antisemitismus oder Rassismus sollten auch beim Weihnachtsessen keinen Raum bekommen. Ja, aber genauso wenig sollten Intersektionalismus und Kommunismus beim Weihnachtsessen einen Raum bekommen, weißt du? Einfach so aus dem Spirit, dass man denkt, heute ist ein besonderer Tag und egal, ob man Christ ist oder nicht, aber man freut sich vielleicht, wenigstens mit den 4 Leuten zusammen zu sein oder 5, die man momentan darf. Ich bin zum Beispiel heute hier allein zu Hause, weil Familie wäre ein bisschen groß. Ich müsste ÖPNV fahren und wir haben uns dazu entschlossen, das dann halt zu lassen. Und das kann ich auch mal ab. Und denkt vielleicht, anstatt dass ihr einen Streit anfangt, denkt doch vielleicht an die Leute, die heute eben nicht mit ihrer Familie irgendwo sitzen können und haltet vielleicht die Fresse und genießt, dass ihr eben da sein könnt und dass ihr mit Menschen zusammen seid, die euch was bedeuten. Das ist doch viel, viel schöner als dann, weil mir Beltauer und Katharina Nutzung gesagt haben, ich soll irgendwie einen Streit vom Zaun brechen. Ist doch viel schöner zu sagen, okay, nee, ich genieße diesen Tag, diese Insel in diesem 2020, das eh schon scheiße genug war. Mir fällt gerade nichts ein, was ich noch machen könnte. Dann mach mal eine Pause, ne? Mach Pausen. Auseinandersetzungen mit Verschwörungsgläubigen, aber Corona, können extrem aufreibend sein. Häufig ist Gegenrede, ein Marathon und kein Sprint. Ja, solche Prozesse können manchmal sehr lange dauern. Sternchen, Monate oder Jahre. Teile deine Energie ein und schaue auch, ob du gerade die notwendige Kraft für die Auseinandersetzung hast. Gerade nach so einem leckeren Weihnachtsmahl. Ja, es kann manchmal Monate oder Jahre dauern und man kann bald 400 Folgen machen. Genau, plane dieses Weihnachten schon für das nächste Essen. Gegenrede macht. Ist schon lege echt die Saat hier des Zweifels an der Verschwörungstheorie dieses Weihnachten. Das ist unser 5. Weihnachten zusammen. Also nicht unbedingt als Weltraumaffen, aber cool. Muss man auch mal drüber nachdenken. Und in all der Zeit haben wir uns vielleicht im Real Life mit den längsten Leuten irgendwie, habe ich 2 Tage gesehen oder so. Von den 1500 irgendwas. Verrückt. Und ich wollte noch mal anmerken, vielen Dank dafür, dass hier ständig über 200 Leute am Heiligen Abend ja, live dabei sind. Das ist echt, echt schön. Frohes Fest. Wir haben einfach mal so ein bisschen Familienersatz heute. Für die halt heute niemanden haben, wo sie hingehen. Ist doch schön. Genau, schaut euch das an, was euch erspart geblieben ist. Ja. Ja, das ist natürlich das Schöne für die heute alleine zu Hause sind. Ihr müsst euch nicht mit euren Beltauer-Gestellten Nichten streiten. Das Geschlecht ist ein Konstrukt, du Arschloch! Respekt, Ruhe und wie war das? Respekt, Ruhe. Was verschenken solche Leute eigentlich? Ein Arschtritt. Wahrscheinlich Bücher von Stokowski. Oh ja, die sind nicht bei der Bundeszentrale abgestaubt. Beltauer-Abos. Das gibt's ja, ich wollte gerade sagen umsonst, aber es kostet schon Geld, haben sie eh schon bezahlt. Das gibt's umsonst, sehr geil. Das kostet uns Millionen an Steuergeld, die Scheiße. Ja, das stimmt, aber der Zugriff ist nicht hinter der Bezahlschranke, ja. Ja, und? Kannst du nicht einfach vielleicht noch mal einen Link zu Weihnachten verschenken? Hier, guck mal. ein Katzenbild. Ja? Einfach mal vielleicht was Kleines verschenken, einfach dem Konsum abschließen. Ein Katzenbild. Ja. Ja, fällt mir jetzt erst auf, unsere Affen sehen auch so ein bisschen aus wie ein Stück Kohle. Oh. Hast du gerade die Hautfarbe der Affen? Nee, die sitzen im Dunkeln, deswegen. Du machst es ja nur schlimmer. Ich muss mal meinen Bildhauer-Ratgeber gucken, was ich bei rassistischen Stereotypen mache. Im Weltall ist es halt dunkel. So. Du willst ja noch auf den Mond spielen. Mach mal eine Pause hier. Sei mal empathisch. First Coffee. Das ist doch auch bekloppt. Warum denn noch Coffee? Also diese Figur hier auf dem Bild mit Mach Pause. But first Coffee steht da drauf. Okay. Also diese Figur auf dem Bild ist schon fertig und dann trinkt sie jetzt noch Kaffee oben drauf. Wie wäre es vielleicht mit einem beruhigenden Tee oder so? Unglaublich. Unglaublich. Tja, als ich die Frau Nukun das letzte Mal gesehen habe, war sie auch noch Raucherin. Das ist ja auch nicht gut für den Blutdruck. War Frau Nutzel nicht auch die, die gesagt hat, ich bin in der Nähe von Auschwitz geboren? In Moderation. Ja, stimmt, irgendwas in der Art, oh ja, Gott. In Polen auf jeden Fall, ja. Ja, nee, aber sie hat explizit gesagt, ich bin da und da geboren, nicht weit von Auschwitz. Ja, ich meine mich auch zu erinnern, explizit ja. Das Ding eingebaut, das Video, weiß ich jetzt noch. Das Video haben wir mal geguckt, ja genau, das hieß irgendwas mit, also bei uns war der Titel irgendwas mit Kaffeesatz. Die rechte Hälfte vom Kaffeesatz oder so hieß es, glaube ich. Also, da leitet sie ihre Ansprache damit ein. Also alles gut, aber sie lädt halt damit was auf, meiner Meinung nach, was absolut eigentlich indiskutabel, so eine Aufladung. Ja, und vor allen Dingen, wenn wir hier gerade das Ding mit diesem Impfstern da ungeimpft gesehen haben und solche Sachen und man soll sich nicht mit so viel Scheu gleichsetzen. Also, da spielt meines Erachtens auch ein bisschen in diese Ecke. Oder nicht? Ja, aber ich finde, sie lädt einfach sie bringt sich mit einem Thema in Verbindung, das eigentlich mit ihr nichts zu tun hat, aber nutzt dadurch geschickt praktisch die Konditionierung des Publikums. Das ist mein Kritikpunkt an dieser Einführung. Ja. Weil das Publikum reagiert wie ein pavlovscher Hund auf das Wort Auschwitz. Ja, eben. Und vor allen Dingen, sie zieht sich damit ja auch in diese Geschichte rein, obwohl sie damit ja im Endeffekt überhaupt nichts zu tun hat. Genau so. Ja, damit kommt es in die Richtung von Sophie Scholl und dem Impfstern. Ja. Habt ihr übrigens mitgekriegt, fällt mir gerade noch ein, Marco Mohanwe hat irgendwie seinen Twitter-Account gelöscht. Okay. Ja, das war dann wahrscheinlich das. Da hat dann wahrscheinlich hier, wie hieß der Typ nochmal? Idi Amin. Genau, ja, der hat dann den Ausschlag gegeben. Ich bin ja fast so ein bisschen. Der Don hatte ja meinen Tweet dazu retweetet und der hat irgendwie für mich sehr ungewöhnliche 600 Likes oder so eingesammelt. Nicht, dass es hinterher heißt, ich habe Marco Mohanwe von Twitter weggemobbt. Oje, oje. Also wenn ich dann irgendwann sonntags nicht mehr da bin, haben sie mich abgeholt. Dann bist du ins Suchen gegangen, oder wie? Damit die Welt wieder in Ordnung geht. Oh, ich sehe gerade, Abel hat die Verbreitung erreicht, die er verdient. Ja. Donald. Ja, ich hab's ihm auch geschickt. Ah, hammer cool. Ja, sehr nett. Donald hat jetzt dein Buch verteilt, oder wie? Ja. Mein Weihnachtsgeschenk soll rumgehen. Ich möchte allen ein frohes Fest bereiten. Mit einem kleinen Gratis-Roman. Miete pro Kopf. Na schön. Haben wir mal wieder was erreicht. Zukünftige Amadeo Antonio Angestellte werden sich wahrscheinlich damit noch beschäftigen Und da haben sie diesen Weihnachtsstream gemacht und dann haben sie irgendwas gesagt von Don Alfonso, dass sie da und der Name dazu gekriegt und Live-Netzwerken der rechten Szene, bla bla. Ja, so ist das nämlich in Wahrheit hier. Hier weltraumaffen Zuschauer, die wissen Bescheid. Das ist nicht System Don Alfonso, der hier die Fäden in der Hand hält. In Wahrheit sind Die wir Strippen das. ziehen wir. Das ist genau, das ist das System Weltraumaffen, von dem Don Alfonso nur ein Symptom ist. Ihr habt das Ihr wisst zuerst ja, gehört. wir kommen aus der Gamergate-Bewegung, die war dafür Genau. bekannt, alles mit Sockenpuppen zu steuern und mit ganz wenigen Leuten eine Riesenshow zu machen. Also wir lösen es jetzt auf, Leute. Wir haben es lang genug gemacht. Also Ja. ich stehe hinter den Accounts Mario Sixtus, Hengame Yagovifa, Michael Mohanwe. Das sind alles Ja. Sockenpuppen von mir. Dennis Kogel habe ich erfunden. Du machst hier Witze. Ich habe die Tage angefangen, an einem Buch zu schreiben, was ein Buch für Progressive sein wird, weil ich einen Twitter-Account habe, der inkognito in der progressiven Blase unterwegs ist. Und ich möchte, um den ideologischen Turing-Test zu bestehen, ein Buch schreiben, was dem progressiven Narrativ entspricht und es in deren Blase verbreiten. Also, da bin ich, die Tage habe ich damit angefangen mit dem Buch. Das wird richtig lustig. Jetzt werden es hier doch eine Verschwörungserzählung am Weihnachtstisch. Ja. Also es Das ist wird hammergeil. sehr Meta auf jeden Fall. Ja. Und dann Wie haben sie viel sich drüber Meter? lustig gemacht und dann haben sie die ganze Zeit behauptet, sie wären Verschwörer. Aber ist klar, ich bin übrigens derjenige hinter dem Account @real, wie heißt der? Real Donald Trump. Genau, das bin ich. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, Ed Helge Lind bin ich natürlich auch. Ja gut, dann gebe ich es jetzt auch mal zu. Alexandria Ocasio-Cortez ist meine Erfindung. Ey, willkommen. Lass hören, welche Accounts hast du gemanagt für uns? Ja, den Dugin. Ja. Und die Crenshaw. Onkel Crenshaw, ja. Ja, Abel hat halt die harten ideologischen Steine gewälzt. Ich Ja. war mehr so für Boulevard zuständig. Abel ist einfach belesener. Ja, und ich mache Aber Poesie. Anita Sarkeesian hatten wir alle Zugriff drauf. Und Zoe Quinn. Also die haben wir schon vor Jahren angelegt. Das war 1990 oder so, als Twitter noch gar nicht gab. Aber das ist eine lang angelegte PSYOP, Best Man Off und so. Wir werden da einen längeren Stream machen, wo wir es genauer erklären. Genau. Ja, und was ich auch noch sagen muss, Konstantin Kuhle ist auch noch ein Satire-Projekt von mir. Ich möchte damit Wo wir mal. nichts mit zu tun haben, sind so Sachen wie Quattro-Milf oder diese ganzen komischen, möchte gern lustigen Leute. Und das sind irgendwelche, die sind auf den Zug aufgesprungen, die haben das ernst genommen und dachten, oh, da kann ich mitmachen. Ja. Und Ja, ich muss Laser wirklich sagen, der Obex hat es Uschi und übertrieben mit der Kramp-Karrenbauer. Der ist richtig ja, losgegangen. der OPEX, da haben wir ihn aber auch zurückgepfiffen und haben gesagt, nee, OPEX, du musst das ein bisschen authentischer machen. Man merkt einfach, dass es. Bin gespannt, wenn er sich als nächsten Kanzler ausgesucht hat. Das verrät er ja anscheinend keinem. Oder Kanzlerin, wer weiß. Ich glaube, der Wladimir hat gesagt, der will das erst im neuen Jahr. Das erst im neuen Jahr. Aber gut, da haben wir dann ja auch unsere Millionen aus Russland schon und schauen wir mal, was dann wird. Ja, wann kommt eigentlich die chinesische Prämie? Ja, die habe ich für Alkohol ausgegeben. Tut mir leid. Och, Abel, nicht jedes Mal. Es Das ist tut schon mir nicht viel. Und die zahlen nur in schlechten Computerteilen. leid. Aber ich habe noch ein Fass Whisky im Keller. Das Oh. nächsten Treffen raushauen. Du mit deinem japanischen Whisky und direkt fassweise, das kann man sich ja gar nicht leisten. Kein Wunder, dass das ganze Geld weg ist. Suntory Whisky. It's Suntory Time. Oh ja, könnte ich eigentlich mal wieder gucken. Lost in Translation. Wie so ein kurzer Tokio-Urlaub. Ich habe ja versucht, unseren Tokyota noch zu kriegen, aber der ist noch am Weihnachten feiern. Der war nämlich vorhin auf Steam online. Grüße an alle von Arkham. Wer den noch Tja, kennt. wer den noch kennt, ja. Wer den Arkham noch kennt, ist Weltraumaffen-Superfan, ja. Ja, das ist wohl so. Ja, unser Mann in Japan. Ja, wir haben überall unsere Leute sitzen. Der hat den Abe gemacht und Hideo Kojima. Hier Inafune. Also, hat schon auch ordentlich bei Gamergate auch ordentlich mit gearbeitet und die japanische Front gemanagt. Kann man eben nicht hoch genug. Hat ja auch den sowjetischen Verdienstorden dafür gekriegt. Aber geheim natürlich. Ja, und jetzt entlassen wir euch zu Gans und Rotkohl und Kartoffelklößen. Hoffentlich, oder? Was äquivalentem Veganem, wenn ihr so drauf seid. Grausam. Ja, genießt das Fest. Also, ob ihr allein seid oder mit Familie, seid dankbar. Also, für das, was ihr habt. Also, ja. Dankbarkeit ist wichtig. Genau, ihr habt Miete pro Kopf. Ja, also seid dankbar. Geht auf Amazon, holt euch Miete pro Kopf. Es sind leider erst 63 Free Units geholt worden, werden 200 Zuhörer. Bitte holt euch das Buch, das ist mein Weihnachtsgeschenk an euch. Frohes Fest da draußen. Das ist im Moment auch auf Platz 1 bei den Gratisbüchern auf Amazon, habe ich mir sagen lassen, in irgendeiner Rubrik. Wie war das? Miete pro Kopf. Miete pro Platz 1 unter den Top 100 gratis. Bei also, in politische Belletristik. Also. Da arbeiten wir jetzt noch ein bisschen dran und bin mal gespannt, was der Epic Store heute verschenkt. In 23 Minuten gibt es sicher auch was Nettes noch für die Leute, die daheim sind und Computer spielen und Cyberpunk schon durch haben und den ganzen anderen Unsinn vom Winter Sale auch schon gekauft haben. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Wir sehen uns Sonntag. Ja, und lasst euch nicht gendern und geht in den Wald. Und geht in den Wald. Jeder Baum ist ein Weihnachtsbaum. Genießt diese dreitägige Insel in diesem Sturm. Geht nicht in den Gottesdienst. Geht nicht in den Gottesdienst, sondern geht in den Wald. Ja, im Gegensatz zu dem, was wir heute vorgestellt haben, gönnt euch ein bisschen Ruhe von dem ganzen Wahnsinn. Das war jetzt nochmal eine Tour de France. Jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Allerdings bald ist auch wieder Sonntag. Dann geht es natürlich weiter, wie immer. Genau. Ich habe auch ganz schöne neue Sachen gefunden. Freue ich mich schon drauf, euch die präsentieren zu können. Bis Sonntag. Tschüss. Ho, ho, ho. Your boat. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho, Marxismus. Ho, ho, ho, ho, Chi Minh. Ho, der Weihnachtsmann ist rot.